Und damit ist es soweit. Die Raute am Ende des Universums. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Hallo. Schönen guten Tag, hallo. Was war das? Es war ein komisches Geräusch, ne? Als hätte Ja. jemand gesagt, guten Abend, hallo oder so. Sehr merkwürdig. Ja, aber ich höre mich vielleicht an wie der Abel, aber ich bin ja der Abel die Beparian und nicht der Abel die Parian. Also nicht, dass man nachher da Verwechslungsgefahr hat. Das sind zwei verschiedene Leute. Also. Hast du nicht diese Bücher geschrieben? Knicklicht und Miete pro Kopf? Könnt Stimmt. ihr mich hören? Hallo? Wir können dich hören, OPEX. Ist die Hallo, Qualität in OPEX. Ordnung? Du bist ein bisschen basslastig und etwas laut, würde ich sagen. Ach, wie habe ich es vermisst? Soundcheck, einfach mal Aber so Stream starten. der OPEX Mein war Gott, wahrscheinlich oder? noch gar nicht, der hat nicht gedacht, Okay. dass wir schon live sind, wahrscheinlich. Ich dachte, er kann das ja noch Okay, einfach machen. wird das jetzt leiser? Ist das Jetzt so? muss. Ist das Jetzt. so? Wie ist das? Ist das jetzt gut? Ich denke, das kann man lassen. Ja, Machen wir kann erstmal man? so, ja. Okay. Ja, ihr seht das. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut für heute Abend zur Wahl. Die Alle ganzen Ver Promis sind dabei. Wer gewinnt eigentlich? Wisst ihr das schon? Ich habe keine Spoiler gelesen. Ich denke, Hamilton vor Verstappen. Boah. Der Preis ist heute Stimmen zählen. Der wird, wenn, nur sehr spät kommen. Und der Mammon steht wahrscheinlich noch vorm Wahllokal und wartet auf den Wahlzettel, nehme ich an. Aber wir dachten uns, heute ist es wichtig, pünktlich anzufangen. Also eine Minute später pünktlich, ja. Es ist schon 18:01 Uhr. Ja, wir haben ja auch Das. schon vor 1,5 Minuten angefangen, Obex. Du bist der Einzige, der das nicht Ach merkt. so. Dafür. Dann habe Mensch, ich. OPEX, einmal mit Profis, meine Güte. Muss Hä? man den Kulturmarxismus je zerschmettern können, wenn du hier so daher laberst, Alter. Es ist 18 Uhr, ich verstehe das nicht. Mensch, Bubele. Du warst lange nicht mehr da. Wir haben uns angewöhnt, pünktlich, also noch pünktlicher zu sein als früher. Okay. So, wollen wir erstmal, gibt es schon irgendwelche? Es gibt ja nur Prognosen. Das ist ja, die kennen wir ja eigentlich alle schon. Würde ich mal vorschlagen. Wollen wir einfach erstmal mit dem normalen Programm Würde ich sagen, ja. Also Google hat mir arbeiten eben noch und nichts dann. angezeigt. Ihr könnt ja gleich auch mal gucken. Ich habe noch nichts gesehen. Was wir hier auf jeden Fall haben, ist der Andy No. Der ist darauf aufmerksam gemacht worden, wohl auf dieses zauberhafte Wahlplakat mit Antifa und Hammer und Sichel und diese Geschichten von den Grünen, was wir ja auch vor ein paar Wochen schon mal gezeigt hatten, als das aktuell war. Und ja, Berlin halt, ne? Also da hat man ja heute auch schon so das ein oder andere von gehört. Und das war bei denen ja wohl ein ziemliches Chaos. Ja, das kommt Und davon, wenn man einen Marathonlauf mit Riesenaufwand und Sperrungen halt in der Stadt veranstaltet, in der gleichzeitig auch zwei wichtige Wahlen stattfinden. ja, also man sollte ja eigentlich denken, dass es nicht so schwierig ist, da ein paar Stimmzettel hinzustellen morgens. Also. Ja, aber die gute Nachricht ist, wenn ihr uns jetzt mit eurem Handy in der Hand in der Schlange vor dem Berliner Wahllokal hört, ihr dürft noch wählen. Also alle Leute, die vor 18 Uhr in oder vor dem Wahllokal angekommen sind, werden in Berlin noch zur Wahl zugelassen. Ja, aber der Andy hat ja recht. Ich meine, wir haben den ganzen Kram ja schon besprochen, der da auf den Bildern ist. Finde ich gut, dass das auch im Ausland ein bisschen gehört wird. Ja, dieses hier fand ich ziemlich bemerkenswert. Herr Lauterbach, Karl Lauterbach, sagt, ich kann nicht glauben, dass Bodo Ramelow sich hier vor Hans-Georg Maaßen stellt, der mit den Nazis gemeinsame Sache macht und für mich einer ist. Das zeigt leider, dass Rot-Grün-Rot einfach keine Basis hätte. Also finde ich einen ziemlich merkwürdigen Take auf jeden Fall. Also von allen Gründen, die mir da einfallen würden, warum Rot-Rot-Grün keine gute Idee ist, ist Hans-Georg Maaßen Auf jeden Fall der letzte Grund, der mir da einfallen würde. Ja, und Auch halt mit den Nazis gemeinsame Sache macht. Was hat er denn? Hat er sich, ich habe auf Twitter geschrieben, hat er sich an der Operation Barbarossa beteiligt? War er beim Putsch im Bürgerbräukeller anwesend? Was genau? War er auf der Wannsee-Konferenz? Wo genau hat Hans-Georg Maaßen mit Nazis gemeinsame, was ist das überhaupt für eine Formulierung, Karl ja, Lauterbach? War das der faire Wahlkampf, den die SPD kommen wir gleich noch wollte? zu. Wir hatten ja letzte Woche schon, es gab ja dieses Ding von Spiegel TV, wo sie da impliziert haben, dass dieser eine Neonazi auf dem Weg zu Herrn Maaßen zu seiner Veranstaltung gewesen sein soll und daran teilgenommen haben soll. Und kommen wir auch gleich noch zu. Auf jeden Fall, was jetzt hier das Ding mit dem Ramelow war, das vor ihn stellen, ist einfach nur Ramelow gegen Einmischung in Maaßen-Wahlkreis. Und ein Verein übt Druck auf die Linken aus, sich im Wahlkreis von Hans-Georg Maaßen für den SPD-Kandidaten auszusprechen. Also das war ja halt dieses, was diverse Leute da irgendwie angezettelt haben, dass angeblich alle diesen Frank Ulrich wählen sollen. Und dass es von Campact irgendwie auch vorangetrieben wurden. Campact ist auch Und so ein Verein. ja, definitiv. Also halt so Berufsaktivisten, ne, linke Berufsaktivisten. Ja, genau. Und ja, er hat gesagt, nee, ist es nicht meine Aufgabe, und hat dann auch gesagt, dass das hier Ramelow zieht Parallelen zum Demokratieverständnis in Russland. Worüber beschwert man sich denn über die aktuellen Wahlen in Russland, dass es dort keine freien Wahlen gäbe, wenn die Putin-Partei gewinnt, aber der Staatsapparat vorher andere Kandidaten zur Wahl gar nicht erst zugelassen hat, schreibt er, jetzt würde man ähnliche Methoden von mir als Amtsperson verlangen. Also das ist der Grund, warum man kein Rot-Rot-Grün machen darf. Weil sich der Ramelow vor den Hans-Georg Maaßen stellt, der angeblich ein Nazi ist. Also Wow. Das ist halt schon auch hart. Also, was sich der Lauterbach da erlaubt. Also, wow. Also. genau, und von der Opposition Heuss hatten wir schon eine Weile nicht mehr. Schöner Versprecher. Opposition Heuss. Habe ich gesagt. Sehr gut. Da habe ich in Operation Heuss gesagt, aber gut. Opposition Heuss. Geht auch, ja. Genau, also die Opposition Heuss, jetzt frisch gekürt. Schreibt hier, die Grünen tun als erste Partei das, was wir schon seit Monaten vorgeschlagen haben. Also zur Erinnerung, diese Opposition Heuss ist ja was innerhalb von eigentlich FDP-Leuten. Unter anderem eine gewisse Mareile und ein Herr Gieser von der Schlaumann-Stiftung. Und ja, die Grünen tun als erste Partei das, was wir schon seit Monaten vorgeschlagen haben. Respekt! Verbunden mit der Hoffnung, dass CDU und FDP und gegebenenfalls Linke dem Beispiel folgen. Wir rufen in Maaßens Wahlkreis dazu auf, den SPD-Kandidaten zu unterstützen. Uns gerne mit der Zweitstimme. Was ist mit der CDU? Cimak, Laschet? Wann positionieren sie sich? Wie kann man dazu schweigen? Ich meine, Frau Touré, ich weiß nicht, wie Ihr Denkinstrument funktioniert, aber glauben Sie wirklich, dass die CDU sich hinstellt und sagt, wählt nicht uns? In dieser knappen, wo es um 1 oder 2% zwischen SPD und CDU geht, dann geht die CDU hin und sagt, ja, wählt bitte nicht den Maaßen oder die CDU. Glaubt er wirklich? Ich meine, wie weit kann man sich noch von der Realität entfernen, Ja, vor Gedanken? allen Dingen, also mir ist kein Kandidat jetzt von der CDU bekannt, der in irgendeiner Form sich von dem Maaßen distanziert hätte. Also das Einzige, was da war, sind irgendwelche Ruprecht Pollens und so. Aber mir ist jetzt niemand bekannt, der Der jetzt. Laschet hat ja versucht, verklausuliert irgendwie zu sagen, dass er halt nicht die Ansichten vom Herrn Maas teilt. Aber das viel mehr würde ich halt auch nicht erwarten. Das sind Parteien, die möchten Stimmen gewinnen. Ja, das ist ein Video von dem Von dem Wirt, von diesem Lokal, wo der Herr Maaßen da vor 2 Wochen diese Wahlkampfveranstaltung abgehalten hat, wo der Neonazi zu erschienen ist. Und in diesem Video, da sagt er hier halt eben, wie das wirklich abgelaufen ist. Also, dass er halt diesen Neonazi auch erkannt hat, dass er halt weiß, wer das ist und dass er dem quasi bei dieser Veranstaltung, die da wohl im draußen stattgefunden hat, in dem Biergarten quasi von dem Schützenhof, das ist da diese Gaststätte. Und da wären also die Leute gesessen, die da dieser Veranstaltung gelauscht hätten. Und da hatte sich dann halt dieser Typ da mit hingesetzt und der Wirt von dem Lokal hat ihm halt gesagt, dass er da nicht teilnehmen darf. Und daraufhin ist er dann wohl in den Innenbereich dieser Lokalität gegangen und hat da gegessen. Und das hat er ihm dann erlaubt quasi, weil er hat halt gemeint, solange wie die Leute halt da hingehen in sein Lokal, um da seine Dienste in Anspruch zu nehmen und ihre Politik halt da nicht ausleben, sind die Leute dann halt auch okay bei ihm, also wenn sie sich da nicht daneben verhalten oder so. Und das wurde ja von Spiegel TV so hingedreht, als wäre er ein Vertrauter von diesem Typen mit seinem Kennzeichen 1488, was ja auch keinen Zweifel daran lässt, welche Gesinnung der hat, dieser Typ. Und ja, aber auf jeden Fall Spiegel TV hat das so hingedreht, als wären die irgendwie bekannt oder Freunde oder sowas. Also es wurde halt so offen gelassen, so nach dem Motto, die scheinen vertraut zu sein oder irgendwie so war die Formulierung. Und es wurde halt auch behauptet bei Spiegel TV, dass der dann irgendwie zum Hinterausgang rausgegangen wäre, so nach dem Motto, ja, dann hat der Maaßen ihn quasi hinten rausgeschleust, damit das keiner merkt, dass er da ja mit dem Nazi eine Veranstaltung macht. Und da sagt der Wirt hier in dem Video halt auch, dass das absolut verkehrt ist, dass er halt, nachdem er da sein Essen zu sich genommen hat, ganz normal zum Vorderausgang rausgegangen ist und nicht aus irgendeinem Hinterausgang oder so und auch nicht von der Veranstaltung, weil von der durfte er ja nicht teilnehmen. Und Und was als das Kennen angeht, sagt er ja auch, er kennt ihn, weil sie sind beide Gastwirte in der gleichen Gegend, so wie man halt Leute kennt, ja, aus der Gegend. Aber sie sind, also ich habe nicht den Eindruck gewonnen im Video, dass sie Freunde sind oder sich besonders mögen. Ja. Ja, genau. Natürlich kriegt er hier halt auch Antifaschismus jetzt ab, weil ja, das so jetzt hingedreht wurde, dass er irgendwie Nazi-Freund wäre oder so. Und der neueste Maaßen-Aufreger ist ein Interview mit der Jungen Freiheit, in dem er gesagt hat, wörtlich, das macht eigentlich keinen Inlandsgeheimdienst Europas, vielleicht noch mit Ausnahme des österreichischen Dienstes, aber ansonsten ist die Beobachtung von Parteien, die zugelassen sind, grundsätzlich nicht Sache eines Inlandsgeheimdienstes. Und das hat. Hört sich jetzt zunächst mal einfach bürokratisch an, weniger nach Strategie oder irgendwas, sondern einfach so, ja, das machen wir halt nicht. Die Also. Junge Freiheit hat das überschrieben mit Maaßen sagt, Beobachtung der AfD ist ein Fehler. Und dementsprechend die ganzen Kommentare, die hier sind, unter anderem von Herrn Kuhle und so. Herr Kuhle sagt irgendwie, also Konstantin Kuhle von der FDP sagt irgendwie, die Radikalisierung mit jedem Tag schreitet die Selbstradikalisierung Hans-Georg Maaßens weiter voran. Es ist traurig zu beobachten, wie sich ein ehemaliger deutscher Spitzenbeamter immer weiter in seinem geschlossenen Weltbild einmauert, sagte Kuhle. Bei aller Kritik, die man an den Verfassungsschutzbehörden üben kann, ohne die Beobachtung extremistischer und gewaltverherrlichender Parteien, wäre unsere wehrhafte Demokratie ein Stück zahnloser. Ja, also, aber ich meine, er hat ja noch nicht mal gesagt, dass jetzt explizit die AfD ist, sondern im Endeffekt, es gibt ja alle möglichen Sachen, marxistisch-leninistische Partei und so. Und Ja, eben. Ich bin da auch eigentlich nicht seiner Meinung. Also, solange wie es irgendwie, also ich finde das in diesem ganzen Apparat, also wenn es nach mir gehen würde, wäre eigentlich der halbe öffentlich-rechtliche Rundfunk und da Beaufsichtigung des Verfassungsschutzes, also und die Grünen auch, also ne, von daher. Und Selbstradikalisierung, geschlossenes Weltbild sehe ich da halt in diversen Parteien, die halt heute da auch von vielen Leuten gewählt werden und eventuell an der Regierung beteiligt sind, sehe ich da auch. Also. Und da müssten wir wahrscheinlich ganz oder gar nicht oder so. Und auf der anderen Seite, ja, am Verfassungsschutz gibt es einiges auszusetzen, würde ich auch sagen. Vor allen Dingen halt an so Leuten wie dem Herrn Kramer aus Thüringen, der ja auch als Kronzeuge immer herangezogen wurde für die angebliche illiberale und antidemokratische Gesinnung von Herrn Maaßen. Mit von wegen, er hat irgendwann mal gesagt, Globalisten oder so. Das ist ja eine Chiffre. Hallo, Maron. Ja, wir hören dich noch nicht, Maron, wenn du was sagst. Wir können ja mal zwischendrin kurz gucken. Bei der ARD gibt es eine ganz interessante erste Prognose. Da liegen Union und SPD beide bei 25%. AfD und FDP liegen beide bei 11%, die Linke bei 5% und die Grünen bei 15%, sonstige 8%. Prozent bei einer Wahlbeteiligung von 76%. Das ZDF sieht das noch ein bisschen anders. Das sieht die CDU bei 24, CDU-CSU bei 24, SPD bei 26, AfD bei 10%, FDP bei 12, Linke bei 5, Grüne bei 14,5 und sonstige bei 8,5. Momentan sieht es also nicht so aus, als wäre eine rot-rot-grüne Koalition möglich mit einer komfortablen Mehrheit, also mit gar keiner Mehrheit momentan. Aber natürlich ist das alles mit Vorsicht zu genießen, weil die Briefwahlstimmen das Ganze in meiner Erwartung nochmal ordentlich verzerren werden. Also die jetzigen, das ist ja eh nur eine Prognose, so ein Exit-Poll, was bisher an Stimmungsbildern vorliegt. Wir sind mal gespannt, wie sich das über den Abend entwickelt. Sobald eine erste Hochrechnung kommt, werde ich da wieder reingrätschen. Ja, und hier haben wir Deutschlandfunk Kultur mit Laschet-Interview bei Late Night Berlin. Waren die Kinder Marionetten? Ja, die Kinder waren Marionetten. Und zwar sind die Kinder vielleicht die besseren Journalisten. Gerade in diesen Wochen unmittelbar vor der Bundestagswahl gibt es immer mehr Formate, in denen Kinder Politikerinnen und Politiker interviewen, mal erfolgreich, mal umstritten. Wie jetzt kommen die Sendungen Late Night Berlin, Klaas-Häufer-Umlauf und so weiter. Und zwar haben sie ihn da gefragt, ist Hans-Georg Maaßen ein Rechter? Und Wunder, oh Wunder, die sind da nicht selber drauf gekommen. Und der Laschet so würde dazu gesagt haben, wenn du mich jetzt fragst, ist Hans-Georg Maaßen ein Rechter, dann musst du ja wissen, wer Hans-Georg Maaßen ist. Oder was der Schlimmes gemacht hat, ja. Und hat sich herausgestellt, die haben natürlich einen Knopf im Ohr. Um die mit den Antworten oder mit den Fragen vielmehr. Ja, ich finde das auch so lustig, dass man hinterher gesagt hat, ja, das wäre ja ganz normal. Bei jeder Sendung hätten die Moderatoren praktisch einen Knopf im Ohr, damit man die unterstützen kann. Und bei Kindern wäre das ja besonders wichtig und so. Oh ja, verarschen kann ich mich selber. Ja, genau, weil vor allem das ja auch genau die Kritik ist, dass das moderiert wurde mit einem Knopf im Ohr. Weißt du, nee, nee, nicht was gesagt wurde und wieso das so formatiert wurde. Nee, nee, nee, darum geht's nicht. Ugh. Habe ich das richtig gesagt? Ich meine auch, das stand da so. Ah ja, genau. Also nach Ausstrahlung der Sendung hat sich herausgestellt, Kinderreporter hatten einen sogenannten Knopf im Ohr, ja. Ja, genau. Und so kommt man dann auf solche Sachen. Also, ich finde es immer wieder. Also, ich meine, jetzt ist die Nummer ja vorbei. Bin ich mal gespannt, was daraus geworden ist. Aber es war auf jeden Fall diese ganze Front, die sich da gebildet hat gegen den Maaßen. Und wir haben das ja fast jede Woche irgendwas gehabt, ne, wo sie versucht haben, ihn mitzukriegen. Und ich habe mir auch diese Woche, die letzte Sache war ja auch diese Veranstaltung, die er hatte mit dem hier von ehemals SPD-Leuten, Hier, Deutschland schafft sich ab, wie heißt das, Sarrazin. Und da gab es auch ein Video von, wieder bei diesem Kanal von TV Berlin, habe ich das gesehen. Den Videomitschnitt von dieser Veranstaltung ungeschnitten. Und ja, auch da war wieder nichts dabei, wo ich irgendwie sagen würde, das ist irgendwie, da werden irgendwelche Leute pauschal abgewertet oder das ist nicht demokratisch oder es ist rechtsgesinnt oder keine Ahnung wie was. Also kein bisschen. Also, ja. Ja, hier hat der Hubertus Knabe mal wieder zugeschlagen, der ehemalige Gedenkstättenleiter der Stasi-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Und der hat mal ein wenig in der Vergangenheit ein paar Steine umgedreht. Und siehe da, der Herr Scholz, unser eventuell nächster Kanzler, hat in seiner Zeit bei den Jusos einen ziemlichen Kuschelkurs mit dem DDR-Regime gefahren, war da des Öfteren zu Besuch. Weil die DDR halt versucht hat, praktisch über die Jusos, weil die halt der linkste Teil der SPD waren, sozusagen, auch da einen Fuß praktisch in die SPD zu bekommen und eine Zusammenarbeit zwischen Jusos und FDJ Wow. praktisch gerne gehabt hätte. Also die haben damals auch offizielle Beziehungen aufgenommen, die Jusos und die FDJ. Und der Herr Scholz war damals auch ein sehr friedensorientierter Mann. Es ging ja damals um den NATO-Doppelbeschluss, Stationierung von Mittelstreckenraketen in Europa und so. Und die DDR hatte ja ein großes Interesse, dass die Opposition gegen diese Stationierung in Deutschland immer größer wird, während die Opposition gegen die sowjetischen Stationierungen im eigenen Land natürlich offiziell überhaupt nicht existiert hat. Das ist so ähnlich wie heute. Das eine waren die guten Atomraketen, das andere waren die bösen Atomraketen. Also man hat mit aller Macht versucht, praktisch auf die bundesdeutsche Politik Einfluss zu nehmen aus Ostberlin. Und nach dem, was man hier so liest, hat der Herr Scholz dabei auch mitgespielt. Wird Herr Scholz jetzt gecancelt? Nö, das erwarte ich nicht. Aber man sollte halt, ich finde es schon gut, dass die Leute auch wissen, wen sie da eigentlich wählen. Das ist so ähnlich wie mit der Frau Kahane. Wenn ich die immer nur als den lustigen Horrorclown irgendwie präsentiert bekomme, der vom Antisemitismus erzählt und nicht erzählt bekomme, dass die Dame auch bei der Stasi war, dann kann ich ja am Ende falsche Schlüsse ziehen. Ja, und dann gibt halt auch wohl Fotos vom Herrn Scholz mit dem Herrn Krenz unter der Schüssel Obst, wo man sich dann gemütlich irgendwie an Sachen delektiert hat, die Leute in Ostberlin sonst nicht gekriegt haben. In der Folgezeit kam es zwischen Jusos und FDJ zu zahlreichen weiteren Begegnungen. Allein 1984 passierten noch 6 Delegationen die innerdeutsche Grenze. Höhepunkt war der Gegenbesuch Aurichs am 17. Dezember 1984 in Bonn, bei dem sich Jusos und FDJ in einem gemeinsamen Kommuniqué entschieden für den sofortigen Stopp der Raketenstationierung aussprachen und den Abbau der bereits vorhandenen Systeme forderten. In einer weiteren Erklärung verlangten sie 2 Jahre später auch die Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten. Zudem bildeten sie eine gemeinsame Arbeitsgruppe zur Friedenspolitik. Zwischen 85 und 88 fanden allein 9 Treffen auf Spitzenebene statt. An welchen dieser Begegnungen Olaf Scholz teilnahm, ist nicht überliefert. Wo hatten wir noch diesen? Genau. So, an einer Stelle werden die Ausführungen Scholz auch wörtlich wiedergegeben. Der Juso-Funktionär wird mit den Worten zitiert, dass es legitim sei, Vorstellungen über eine andere Entwicklung im jeweils anderen System zu entwickeln. Was jedoch nicht bedeutet, dass die SPD je wieder ein Ostbüro eröffnen würde. Anschließend äußerte er die Überzeugung, dass im Zuge der Entwicklung der sozialistischen Länder die sozialistische Demokratie Züge des bürgerlichen Parlamentarismus annehmen werde. Ja, hast du wohl nicht so richtig aufs richtige Pferd gesetzt. Wenig später, im Herbst 89, ist in der DDR genau das eingetreten, aber sicher anders, als es sich der damals 31-jährige Jungsozialist Olaf Scholz erwartet hat. Schon Maybe. heftig, also. Ja gut, ich meine, ich denke, das ist nicht die einzige Organisation, die irgendwelche Kontakte zur DDR hatte. Aber dieses Kuscheln ist mir schon ein bisschen zuwider, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also. Ja, aber nur weil er früher so drauf war, heißt es das nicht, dass er jetzt immer noch so drauf ist, oder? Naja, aber ich weiß, ich kenne ja Esken und hier Kühnert und Co. Ich auch. finde, es sagt schon irgendwie was aus. Es ist nicht so, dass jeder im Widerstand gewesen wäre und dass es eine große Leistung ist, dass du dagegen mauerst und so, aber irgendwie so da so eine Nähe aufzubauen oder zu haben, finde ich, zeichnet eigentlich schon Charakterzug einfach ab. So. Leute, Leute, ihr sagt das doch nur, weil er ein Mann ist, okay? Ihr seid alle sexistisch. In der KI-Analyse waren die Linken und die SPD etwas auch ziemlich nah beieinander. Ja, gut. Was soll man davon hält? Ja, gut, allein die sozialen Bestandteile der jeweiligen Programme bedingen das wahrscheinlich. Gott, wir werden wieder eine große Koalition kriegen, Leute, ich sag's euch. Mir ist jetzt Absolut schon nicht. übel. Ja, Ich das habe tut mir vorhin auch schon die was. Hochrechnung gesehen und mir ist kurz übel geworden. Ich war so froh, dass ich in meiner Supportgruppe bin. Die Ich bin Prognose, die sie da Weltraum. jetzt zeigen, die ist doch ein bisschen grob, oder? 2x25, 2x11 und einmal 5 und einmal 15. Also, die Warte, wissen es was? auch irgendwie nicht, habe ich den Eindruck. Naja, gut, ein bisschen Unterschiede gibt es ja immer. Aber. Ja, das schon, ja. Und die werden dann noch jetzt sich gleich mal abzeichnen, denke ich mal, die Unterschiede. Ja, der Guardian hat für uns analysiert, warum Millennials und Generation Z irgendwie in Richtung Sozialismus tendieren. Nearly 8 of 10 young Britons blame capitalism for the housing crisis and 2/3 want to live under a socialist economic system. How did that happen? Obwohl es im Guardian ist, ist es eigentlich ein ganz guter Artikel, finde ich, weil er nicht so sehr eine Seite einnimmt. Der ist zwar schon, er hat Verständnis dafür, dass viele Briten halt, die merken, für sie wird das auf keinen Fall mehr so rosig sein, wie für die Generation ihrer Eltern, einfach was zum Beispiel den Erwerb von Eigentum, Wohneigentum angeht oder ähnlichem. Großbritannien hat ja ähnliche Probleme mit den Mieten und den Wohnungen wie Deutschland auch. Man kann schon irgendwie merken, also man kann das herauslesen, dass hier schon jemand dabei ist, der das eher auch ähnlich sieht wie die jungen Leute, aber es ist trotzdem mit vielen Statistiken auch herausgearbeitet, ja, was in den Köpfen wohl der Leute vorgeht. Also 40%. 2017 wurden 40% der Häuser oder des Wohnraums, der in Großbritannien verkauft wurde, an private Wohnungseigner verkauft. Die mindestens das Doppelte von den Mieten von vergleichbaren staatlichen Wohnungen genommen haben. Ja, aber halt Die, so, ja, okay, Kapitalismus, schwer, ja, okay, wow, anstrengend, verstehe, alles klar. Aber wie kommt dieser Sprung zustande, zu sagen, ich hätte gern ein System, was nachweislich nicht funktioniert? ich So, glaube, dass die wieso in die nicht Richtung? wissen, ich glaube, dass sie nicht wissen, dass das nachweislich nicht funktioniert. Die glauben wirklich an dieses Real Communism has never been tried, glaube ich. Man muss das nur alles diesmal richtig machen, dann wird es schon. Und du weißt, wie sehr die von sich überzeugt sind, auch gerade momentan. Die haben wir ja wieder auf dem Klimaunsinn gestern gesehen. Die glauben halt wirklich, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und dann kommt sowas zustande. Ja. Aber dann liest du halt auch sagen, wie, also ist es eine Tatsache, dass innerhalb von 20 Jahren sich die Chancen für einen jungen Menschen mit mittlerem Einkommen, sich ein Haus zu kaufen, halbiert haben in Großbritannien. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen das Versagen des jetzigen Systems, weil eigentlich ist der Kapitalismus ja damit angetreten zu sagen, hier, wir geben dir eben diese Möglichkeit. Ja? Wenn du arbeitest und machst, dann kannst du dir was aufbauen. Und ich glaube, das sehen die jungen Leute heute nicht mehr so. Ja? Ich sehe es ja schon für meine Generation, die es deutlich anders hat als die meiner Eltern. Wir haben aber das Glück, dass wir noch eine recht wohlhabende Generation im Hintergrund haben und vielleicht dann mal irgendwann ein Häuschen oder sowas erben. Aber die Leute in meiner Generation und deren Kinder, das wird nicht mehr so zack, zack, sicher sein. Ja. Wie gesagt, ist ein sehr langer Artikel, aber durchaus interessant zu lesen. The rich, whose wealth surged during the pandemic, remain uneaten. But it is clear that young people see no rational incentive to back a system that seems to offer little other than insecurity and crisis. Ja, also, so sehr man den Sozialismus verabscheut und so sehr man diesen Schluss für falsch hält, sich dem Sozialismus zuzuwenden, sollte man halt doch auch, finde ich, auf die Beweggründe der jungen Leute gucken. Auf jeden Fall. Also, und deswegen finde ich den Artikel, auch wenn er hier und da ein bisschen tendenziös ist, eigentlich ziemlich gut, weil er einen guten Blick vermittelt. Ja, das hier ist eine Kandidatin von der marxistisch-leninistischen Partei. Friede den Hütten, Krieg den Palästen, Ausrufezeichen. Und die Dame heißt einfach mal Baronesse von sowieso irgendwas. Also Luisa Baroness von Freitag Löringhoff. No. Geil. Ist das denn die richtige ML? Ist das nicht vielleicht die marktliberale Partei? Ach nee, die mussten sich umbenennen. Luisa Baronesse von Freitag Löringhoff, Brigadeleiterin der Gerechtigkeitsbrigade. Kriege den Hütten. Krieg den Palästen. Ja. Plakatierung genehmigt. Ja, Plakativ genehmigt. Gute schöne Selbstironie. Und was ist das da unten? Ja. Der gordische LGBTQIA-Knoten oder was? Ja, die muss man einfach an der Mitte zerschneiden. Internationale. Oh. Wie sieht sie eigentlich aus? Sieht sie gut aus? Ja, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht zu sehr. Ich wollte auch eigentlich den Namen von ihr nicht komplett vorlesen, aber da ist jetzt. Du wolltest nur die Oberweite zeigen, ne? Komm, scroll hoch, jetzt wollen wir auch mal sehen. Ich will wissen, ob ich ihr meine Seite zeigen soll. Ja, ich zeig dir meine Seite. Ohne Nein, Frau, die sieht aus wie ein Mann. Keine Ahnung, Hebel! Meine Seite braucht Männer. Ich meine, die jahrhundertelange Inzucht sieht man hier nicht so schlimm an. Weiß ich nicht. Was eures? Nein. Ja. Ja, aber ich habe sie nicht gewählt. So viel kann ich sagen. Ja, das würde ich auch behaupten. Marx auch für. Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Ich glaube, an der Wohlstandsverwahrlosung ist doch was dran. Auf jeden Fall, absolut. Definitiv. Das ist schon nicht schlecht. Also, nein, du hast in keinen Ländern, wo du noch am Aufsteigen bist, so viel Linke wie in den westlichen Ländern. Also die Linke im Westen ist durch und durch, durch. Also. Durch und durch. Ja, ich meine, diese Analyse, dass das mit so einer Dynastie häufig einhergeht und dann per Vererbung und so weiter, das auch irgendwie über Jahrhunderte möglich in den Familien bleibt oder so. Das macht dann ja unter Umständen auch für Nachfolgende das Ganze ein bisschen schwerer oder aussichtsloser. Ich kann da eine gewisse Resignation auf jeden Fall schon verstehen, wenn ein Schüler neben dem anderen sitzt und irgendwie schon weiß, dass er so viel Geld, wie der Papa da von dem nach Hause bringt, sowieso niemals mitbringen will oder sowas. Aber eigentlich ist es ja nicht so. Eigentlich kann man auch die Chancen nutzen, die man hat. Ich weiß es nicht ganz genau. Dann will man alle Start-up gründen. Also Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer raufzuziehen, halte ich jedenfalls nicht unbedingt für eine gute Lösung, weil die Leute dann irgendwie auch das demotiviert, ne? Es ist ja auch genug Geld jetzt vor der Wahl noch in die Schweiz und andere Länder geschafft worden. Also das ist sowieso gegessen, meiner Meinung nach. Oh, ich meinte das so mehr so grundsätzlich. Eigentlich. Ja, hier haben wir jedenfalls Open Society Foundations, die diese Nicole Hannah-Jones hier abfeiern. Eine von Times 100 Most Influential People. Und das ist ja die Dame hinter diesem 1619-Projekt, was im Endeffekt ja sagt, dass Amerika auf Sklaverei gegründet ist und dass das einzig Wichtige irgendwie ist und der einzige Grund, warum es den Amerikanern irgendwie gut geht, Ist ja wegen der Sklaverei und so, mit anderen Worten, es ist einfach Geschichtsverdrehung, wenn man sich die Sachen halt anguckt. Zum Beispiel hatten die ja auch in ihrer Unabhängigkeitserklärung, wollten sie eigentlich das schon mit reinnehmen, die Sklaverei abschaffen, aber das haben sie dann doch nicht gemacht, weil sie ja erstmal das Land quasi dann, das neu gegründet, erstmal zusammenhalten wollten. Und das wurde ja dann nur vertagt, ne? Also diesen Konflikt gab es ja dann später noch und das hat ja, war ja auch sozusagen einer der dunkelsten Kapitel in der amerikanischen Geschichte dann mit vielen Toten und so und ganz schön viel Nachwirkungen hier und heute rassistischer Einwirkungen. Amerika angeht, die wurde ja abgeschafft von Leuten, die prinzipiell dagegen waren und das waren halt überwiegend Weiße, so. Also, ich meine, wieso werden Details einfach ausgelassen? Warum? Weil Details, das ist wie mit dem Kleingedruckten unter Verträgen, das schadet nur den Augen. Ja, aber die Leute von dieser kritischen Rassentheorie, Geschichtsrevisionismus und so, die sind ja alle doch auf ganz viele Details doch interessiert, oder? So, wenn es um ihre Leute geht. So einzelne, irgendwie skurrile, obskure Leute aus der Geschichte. Aber so grundlegendes Wissen, das wird einfach ignoriert. Naja, das passt ja nicht in den Kram, Opex. Das ist ja nicht, diese Dame macht das ja nicht, weil sie Leuten helfen will, die Lernschwierigkeiten haben, sondern sie macht das, weil sie da eine Plattform gefunden hat, um ihren Unsinn abzusondern. Die ist halt auch irgendwo so ein bisschen, sieht aus wie Blackface Kahane, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es ja nicht ums Lernen, sondern ums Entlernen. Könnt ihr euch nicht das ist halt nicht gut. Was sagst du? Wer davon nichts weiß, der hat dazu keine Meinung. Wer das schon entlernt hat, der hat dazu eben keine Meinung. Ja, und hier ist nochmal, das ist ein Ausschnitt von einer Berliner SPD-Politikerin, die uns gerne was über ihr Demokratieverständnis sagen möchte. Okay, dann fahre ich das gleich mal ab, ja. Ja. Wenn ihr jetzt gleich nichts hört, also unsere Zuschauer werden es wahrscheinlich schon hören, dann habe ich hier was falsch eingestellt, könnte eventuell sein. Bezirksamtes. Und zwar gestern auf der Wilmersdorfer Straße stand die Basispartei mit einem Stand und hat explizit Kinder und Jugendliche angesprochen und ihnen dringend abgeraten, sich impfen zu lassen. Ich finde das ein sehr schwieriges Wahlkampfmittel. Ich wollte Sie fragen, was Sie dazu denken, ob es Möglichkeiten gibt, was dagegen zu tun. Vielen Dank. Na? Frau Schmidt-Schmelz. Also wir haben so ein bisschen das Problem, dass natürlich alle Menschen in unserer Gesellschaft ihre Meinung frei äußern dürfen. Und das dürfen auch Parteien. Und ich selber halte das für grob fahrlässig und nicht sinnvoll. Ich glaube, ein Verbot können wir da in der Richtung aber nicht aussprechen. Bezirksamtes. Und zwar gestern... Ist schade, ne? Ist schon schade, dass die Leute einfach ihre Meinung äußern dürfen. Immer irgendwas realistisch, ne? Dass man es nicht so ohne weiteres verbieten kann. Ja, ist schade, aber. Ja, schade, ist meine Meinung. Ich hätte jetzt aber was Schlimmeres erwartet, ehrlich gesagt. Also ja, diese Formulierung halte ich jetzt für so ein bisschen ja das Problem. Ja, ist, aber ich finde, es zeigt halt das Mindset dieser Leute. Ja, aber warte. Das hat sich mehrdeutig angehört, das Fuck, okay? Das kann sein, dass sie damit meint, dass es irgendwie, dass sie es schade findet, dass es Leute gibt, die sich halt gegen Impfungen aussprechen, weißt du? Da war jetzt nicht das, was hier im Tweet als Zitat markiert ist. Wir haben so ein bisschen das Problem, dass natürlich alle Menschen in unserer Gesellschaft ihre Meinung frei äußern. Das hat sie gesagt. Das hat sie schon gesagt, ja. Das ist eine Formulierung. Und danach hat sie nochmal draufgelegt, dass es ihrer Meinung nach falsch ist. Nee, fahrlässig hat sie gesagt. Oder fahrlässig ist. Ja. Fahrlässig, wenn also, man sich nicht impfen finde, lässt, ich wahrscheinlich. Das... Aber das kann sie ja ruhig sagen. Also. Ja, also wenn ich beim Maßen das entschuldige. Ich war jetzt auch nicht gedacht, um sie jetzt irgendwie als irgendwie cancelt sie oder irgend sowas. Für mich war das einfach nur wieder ein Einblick, so wie Politiker denken. Ja, ich finde, das taugt aber nicht dafür. Da sind wir verschiedener Meinung. Muss auch mal sein. Also ja, ich habe alles gehört, aber nichts verstanden. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall, ich habe hier mal den Hashtag Reitschuster archiviert. Und zwar im Zusammenhang mit dieser Tankstellengeschichte. Und da ist ja vor ein paar Tagen bei einigen Leuten da so ein bisschen die Sicherung durchgeknallt und die haben dann mal wieder probiert, alles irgendwie mit allem in Verbindung zu bringen. Also welchen Anteil haben Reitschuster, Bild TV und AfD an der Radikalisierung der Querdenker? Reitschuster bestätigt und liefert Argumente. Der liefert Argumente, um Leute zu erschießen, oder was? Mhm, auf jeden Fall. Die AfD und Hofsender Bild TV gibt ihnen das Gefühl, politisch und gesellschaftlich vertreten zu sein. Und weil die das Gefühl haben, gesellschaftlich vertreten zu sein, deswegen bringen die Leute um, oder wie? Das ist auch ihre Saat. Logisch ist das nicht. Mörder bei AfD und Reitschuster-Fan. Oh yeah. Maaßen und Reitschuster waren am Radikalisierungsprozess beteiligt. Hast du gesehen, wer den vorletzten geschrieben hat? Antifa Zeckenbiss, ja. Antifa Zeckenbiss. Hase, du bleibst hier. Wer bei Maaßen und Reitschuster sein Herzchen setzt. Ja, also es ist auf jeden Fall getrendet und ich habe da reingeguckt und was ich gesehen habe, fand ich unglaublich. Also hier, der ist gut. Vor allem, im Prinzip denkt der Mörder ganz genau so wie Hans-Georg Maaßen. Der Unterschied liegt nur in seiner Gewaltbereitschaft. Radikalisiert wurde er von Reitschuster, Tichy und Steinhöfen. Stimmt. Und irgendwann wird unsere Geduld einmal zu Ende sein. Gott, oh Gott. Ja, das fand ich also wirklich unglaublich. Und ich meine, man kann von den Krempel, also ich befasse mich mit dem Reitschuster-Kram nicht viel. Diese Sachen, die er da immer in seiner, Pressekonferenz, ja, genau. Ja. Also das ist viel Quatsch irgendwie auch, die Fragen, die er da stellt. Und ich gebe da auch durchaus dem Holger vom Massengeschmack, dass das teilweise dann auch an vielen Stellen, keine Ahnung, nicht versteht oder nicht verstehen will oder so. Aber das ist alles in Ordnung, so. Das muss alles erlaubt sein. Und also da irgendwie dann zu meinen, davon geht irgendwie die Welt unter oder das führt dazu, dass Leute umgebracht werden. Nee. Diese Scheiße hier, was ihr hier verzapft, das alles in einen Topf zu werfen und irgendwie zu sagen, so, ja, hier, die sind jetzt alle mit Schuld oder so und deswegen müssen wir jetzt hier keine Ahnung was machen, damit das nicht wieder vorkommt. Das ist eine Gefahr für die Gesellschaft. Und ich weiß auch nicht, was ihr denkt, was daraus wird aus der Sache oder ob man das nicht auch sich für eure Scheiße ausdenken kann. Solche dies führt zu jedem Sachen, mit denen man das dann rechtfertigen kann, dass man euch den Mund verbieten muss. Also salopp formuliert sind Likes auf Twitter unter Politikern sind Killerspiele des 22. Jahrhunderts. So, du hast einen Tweet geliked, du hast dich radikalisiert, du tötest Leute, so, ne? Keine Ahnung. Ja, das war ja jetzt auch noch nicht mal der kontroverseste Hashtag zu dem Thema. Also es gab ja noch dieses Ding, Querdenker sind Terroristen. Und was da teilweise offen ausgesprochen worden ist, vieles meiner Meinung nach deutlich über der Grenze zur Volksverhetzung. Da waren Forderungen nach körperlicher Bestrafung, da waren Forderungen nach Internierung und so weiter und so fort. Also das ganze hässliche deutsche Gesicht. Das ist nicht auch fake irgendwie? So Leute kommen und dann so radikal sind, wollen die nicht irgendwas anderes bewirken vielleicht oder so? Also ich glaube, das waren einfach viele selbstgerechte Arschlöcher. Also ja. die geglaubt haben, jetzt haben wir, weißt du, so wie manche Nazis glauben, wenn wieder ein Messermörder unterwegs ist, dass sie jetzt irgendein Recht haben, irgendwie Sachen zu sagen, die sie sonst nicht sagen dürfen, was nur wieder beweist, wie nah die Enden des Hufeisens dann doch am Ende landen. Also meiner Meinung nach. Ja, und die Erklärung dafür liefert dann Monsieur Gensing, ne? Mit seinem Faktenfinder. Faktenfinder. Ja, der schmeißt ja dann auch irgendwelche Aussagen zusammen und irgendwelche Ereignisse und so und und irgendwelche Idioten, die dann vom Dritten Weltkrieg reden, stellt er dann auch noch irgendwie als, wie soll man sagen, als leidgebend oder so dahin. Ne? Ist das irgendwie Quatsch von dem Gensing wieder? Ja, also keine Ahnung. Ich kann es halt nicht überprüfen. Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt keine Zeit, mir stundenlang einen Corona-Ausschuss anzugucken. Nee. Das wäre vielleicht mal ganz interessant, wenn jemand von euch, der sich damit auskennt oder so, jetzt von unseren Zuschauern vielleicht eventuell sich das mal durchliest und mal sagt, wie viel von diesen Sachen jetzt hier richtig dargestellt ist. Also das sind schon Sachen, ja, die jetzt natürlich nicht so gut klingen, aber deswegen sind sie natürlich ja auch rausgesucht. Ne? Und dann haben sie natürlich ihre Experten an Schätzungen, die natürlich kommen, dieses Mal von einem Herrn Zick. Und das war auch, glaube ich, auch Herr Zick einer. Von der Uni Bielefeld immer, ne? Der Herr Zick immer, mit den Gefälligkeiten. Ganz genau, der schon damals die Mitte der Gesellschaft für rechts erklärt hat. Der nee, war das. Das war doch der mit dem Karane-Gutachten. Auch. Der Zick hat schon mehrere Sachen. Der macht ab und zu mal machen wieder was an der Uni Bielefeld. Was ich an dem Artikel hier am besten fand, war die Reaktion vom Argo-Nerd. Der hat nämlich dann einfach mal aufgelistet, was der Deutschlandfunk teilweise. Der Deutschlandfunk hat getitelt: Krieg gegen das Coronavirus steht im Vordergrund. Senioren und Coronavirus, Erinnerungen an den Krieg. Corona. Ja, genau, der Macron hat doch vom Krieg geredet und die Merkel hat doch vom Krieg geredet, ey. Tagesschau, wie im Krieg. Aber die sind alle ganz normal, oder? Delhi nach Corona-Welle, Corona in Russland, es ist wie in einem Krieg. ZDF, Corona-Kriegszustand in China, US-Wahlkampf, Biden, Coronavirus-Krise ist wie Krieg. Jo. Ja. Ja, was, Patrick Gensing? Corona-Leugner wähnen sich im Weltkrieg. Alle wähnen. Und das waren alles Stimmen mit Gehör, ne, die gehört werden. Also das irgendwelche Leute, die sie da aus dem Volk rausgezogen haben und dann wichtig machen oder so. Ja, wenn die von Krieg reden, ist es ein guter Krieg wahrscheinlich. Aber ja, ist eine gute Anmerkung auf jeden Fall. Tja. War is peace. Und wo wir gerade bei Experten sind, der allseits beliebte, in Anführungsstrichen, Experte Andreas Kemper hat sich hier mit Herrn Fleischhauer angelegt. Und ich weiß nicht mehr genau, was der Auslöser war, aber auf jeden Fall irgendwas mit von wegen Fleischhauer ist schlimm. Und Fleischhauer hat dann gemeint, ich ahne, hier findet jemand gerade ein neues Forschungsgebiet und daraufhin hat der Kämpfer gemeint, Papa, NDR-Intendant, so ohne Mann beim Spiegel als Quotenrechter, Forschung abgeschlossen. Und das war ja wahrscheinlich witzig, aber ich finde, das ist eigentlich erstaunlich nah dran an Herrn Kämpfer, seiner tiefen Analyse des politischen. Und dazu hat der Fleischhauer hier nochmal geschrieben, normalerweise kann ich mich beherrschen und greife nicht zu niedrig hängenden Früchten, aber Papa, NDR-Intendant, Forschung abgeschlossen, sagt halt doch einiges über den Forschungsstand, mit dem man in der Szene bereits als Experte durchgeht. Papa war Pressesprecher. Ja, und Herr Kemper war auch, glaube ich, auch für Agentin damals verantwortlich, wenn ich mich da richtig erinnere. Das wunderbare Portal, wo man da irgendwie die Gender-Kritiker zusammenfassen wollte und was man dann relativ schnell wieder dicht machen musste. Ja, der passt da auf wie so ein Lux, aber deswegen vergisst er schon mal sein Studium abzuschließen oder so. Steht ja, glaube ich, ich weiß nicht mal noch im 12. Semester vor Abschluss oder so. Oder im 12. Jahr. Das weiß ich nicht genau. Gehört, will ich jetzt nicht als Tatsache hinstellen. Aber ja. Ah, okay. Unser Zuschauer Finkelstein sagt, dass sich das wohl entzündet hat daran, dass der Kemper bei Thilo Jung irgendwie im Video ausgesehen hat wie ein Wohnsitzloser und der Fleischhauer sich dann drüber lustig gemacht hat. Und darüber ist dann dieser Streit entstanden. Das könnte sein. Da könnte was dran sein. Ja, Herr Kemper, ein bisschen pflegen, ne? Wenn man in der Öffentlichkeit spricht. Meine Damen und Herren, Trommelwirbel, ARD Hochrechnung, 18.43 Uhr. Oh, Union 24,7%. Ist ja nix. SPD 24,9%. Ist ja viel zu viel. AfD 11,3%, FDP 11,2%, Linke 5,0%. Mann, das muss da noch ein Stück nach runter gehen. Grüne 14,8%, andere 8,1%. Weiterhin nicht wirklich eine rot-rot-grüne Mehrheit in Sicht. Aber ewig, es ändert sich auch wenig, ne? Kann ich das sagen? Was ja, muss gut, denn passieren, das dass sich mal viel ändert? So, was muss denn passieren, dass sich mal was ändert? Ja, das kommt halt darauf an, wie die Struktur, wie die Struktur der Wähler ist, die Briefwahl gewählt haben. Ja? Wenn sich da eher die progressiven Generation Z-Leute zurückgelehnt und den Brief geschickt haben, dann ändert sich in die eine Richtung. Ach, meinst du, die Briefwahl sind jetzt die gerade ausgezählt wurden, beziehungsweise wo die hochrechnen? Okay, die Briefwahl wird normalerweise, soweit ich das verstanden habe, später separat ausgezählt. Mhm. Also erst werden die Live-Stimmen sozusagen ausgezählt und dann die, also es gibt wohl für die Briefwahl auch nochmal so extra Wahllokale sozusagen, wo das dann aus, also nicht Wahllokale, sondern halt Wahlgremien, die das dann auszählen. Ja. Also wir hätten eine Sitzverteilung nach dieser Hochrechnung von 198 Sitzen Union, 197 Sitzen SPD. Ja, dann ist alles schön beim Alten geblieben. Bei 24,9% zu 24,7% hat die CDU trotzdem einen Sitz mehr. Wir haben ein tolles Wahlrecht. Die AfD hätte 89 Sitze, die FDP 88 Sitze, die Linken 40 Sitze, die Grünen 117 Sitze und der Südschleswigsche Wählerverband hätte einen Sitz. Der Bürger hat die gute Arbeit der Großen Koalition erkannt und sie dazu praktisch aufgefordert, das weiter so zu machen. Verstehst du? Aber verrückt ist ja, dass dann, wenn jetzt eine Große Koalition zustande käme, mit der Sitzverteilung wäre die CDU vorne, obwohl sie weniger Stimmen bekommen hat und würde den Kanzler stellen, weil sie mehr Fraktionsmitglieder hat. Und weil sie mehr Direktmandate hat, oder was? Ich denke, das hängt halt mit diesen Direkt- und Überhangmandaten zusammen. Also, das ist halt unser komisches Wahlrecht. Ja, finde ich gar nicht so komisch. Wenn sie Direktmandate gewinnen, gewinnen sie Direktmandate. Dann kriegen sie die auch direkt rein. Also. Oh, die SPD hat auch die erste das ZDF hat auch die erste Hochrechnung ausgespuckt. CDU, CSU 24,2%. SPD 25,8%, also hier ein ganz klarer Unterschied von 1,6%, wo beim anderen gerade mal 0,2% dabei war. AfD 10,1%, FDP 11,8%, auch hier ein deutlicher Unterschied. Einig sind sich ARD und ZDF bei der Linken mit 5%, die Grünen beim ZDF mit 14,7% und sonstige mit 8,4%. Also ihr Deutschen mit eurem komischen Wahlrecht, da, also in Russland wäre das nicht passiert, da gibt es nur Putin. Ja, ja, es ist alles viel, viel einfacher und viel gestreamliner, ja, also, ja. Und die Frage von unserem, die Frage vom Zuschauer Urtika, wie viele Sitze Altmaier hat, kann ich leider noch nicht beantworten. Ach komm. Ach komm. Ja, wahrscheinlich zwei, ne? Einen in der Fraktion und einen auf der Regierungsbank, oder wie? Überhangsmandat, Alter, was ist da los? Oh mein Gott. Ganz neue Bedeutung, das Wort, ja. Wenn mir hier Leute schon Wortwitze klauen, okay, dann eigne ich die mir an, ja. Überlappungsmandat. Das ist Hassrede. Ja. Zieht sich nur in Äußerlichkeiten hoch. Ja, hier haben wir Frau Nockhuhn, die sich darüber beschwert, dass die Frau Lamberti bei Twitter gesperrt wurde. Und die haben jetzt, glaube ich, schon zwei Bücher miteinander geschrieben. Außerdem ist die Frau Lamberti, glaube ich, die gewesen mit dieser Hoax-Map. Ja, damals also, so ein paar... Ja, Erfolg basiert auf dem Hass, den sie versprühen, ja. So ein paar Falschmeldungen zum Thema Flüchtlingskram irgendwie da gezeigt hat und wo es ja noch diese Einzelfall-Map gab, wo es ein paar mehr Nicht-Fake-Meldungen über Flüchtlingskram gab, aber natürlich auch so ein paar Sachen, ja, die so ein bisschen kreativ zugeordnet waren, gab es auch ein bisschen was dran auszusetzen, auf jeden Fall. Aber ja, die eine hat irgendwie einen Grimme Online oder was das war, Preis gekriegt und das andere Ding war Hassrede natürlich und aufklären über Verschwörungen, geht natürlich auch immer nur in eine Richtung. Gibt natürlich keine linken Verschwörungsideologien, über die man irgendwie aufklären müsste. Es gibt natürlich nur Rechte. Patriarchat. Weswegen ist denn die Frau Lamberti gesperrt worden? Ist mir nicht untergekommen. Wenn da jemand Okay. schlauer ist, dann. Hier haben wir die Mozilla Foundation mit einem Artikel über TikTok. TikTok kommt laut der Mozilla Foundation praktisch den Forderungen zur Eindämmung von Fehlinformationen nicht nach. Die haben sich hier die Arbeit gemacht, sich halt die wahlbezogenen Tweets anzugucken und die Tools, die TikTok dazu rausgegeben hat. Unter anderem gibt es auf TikTok automatische Banner, um Inhalte zur Wahl zu kennzeichnen. Zahllose Videos werden zu Unrecht gekennzeichnet, andere politische Inhalte wiederum nicht. Dann wird TikTok angekreidet, dass sie nicht früh genug und besser mit externen Faktencheck-Teams zusammengearbeitet haben. Und da klingelt es ja dann gleich wieder bei mir, wenn eine Stiftung sagt, ihr müsst Faktenchecker externe einsetzen und damit wahrscheinlich die üblichen Verdächtigen meint, wie Korrektiv oder andere ideologisch einwandfreie Ja, wir können die bestimmt jemand Zusammen. empfehlen, ne? Genau. Dann ist TikTok natürlich nicht streng genug darin, die Community-Richtlinien anzuwenden. Man muss aktives Monitoring der Inhalte und Untersuchungen relevanter politischer Accounts sicherstellen. Und außerdem bemängeln sie die Transparenz. Sie sagen, TikTok soll auch bitte dokumentieren, wen und warum sie sperren. Und das passiert wohl nicht, sondern es wird dann halt einfach gesperrt und weg ist er, der Account. Ja. Es gibt wohl auf TikTok einige Accounts, die zum Beispiel einen Account Frank-Walter Steinmeier mit zigtausend Followern, der halt nicht von Frank-Walter Steinmeier ist und ähnliches. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass TikTok halt so die Kinderkrankheiten hat, die Twitter vor 10 Jahren hatte. Und das Einzige, was dagegen hilft, ist natürlich staatliche Hilfe, NGO-Hilfe, Faktenchecking und möglichst viele Leute sofort sperren. Weg damit. Ja. NGOs, meine Damen und Herren, die heimlichen Gewinner der letzten 20 Der Spiegel Jahre. hätte, glaube ich, sowas Ähnliches geschrieben, da habe ich nur die Überschrift gesehen. Also, war das jetzt dasselbe? Weißt du das einer? Das weiß ich nicht. Ne? Okay. Ja, und hier haben wir eine Satireaktion, was ich lustig finde, dass das jemand eine Ja. Satireaktion nennt, weil offensichtlich hat die AfD mit einem Dienstleister einen Vertrag abgeschlossen, um 1 Million Wahlkampfflyer verteilen zu lassen in Deutschland. Jetzt stellt sich heraus, die Firma gibt es gar nicht. Das AfD-Material bleibt unverteilt. Und der letzte Bullet Point stecken die Kunstaktivisten vom Zentrum für politische Schönheit dahinter. Okay. Sollte das so sein, würde ich das als einen ziemlich krassen Angriff auf die Demokratie verstehen, Das ist schon weil heftig. Also. den Wahlkampf einer zugelassenen Partei in dieser Form zu sabotieren, halte ich schon nicht mehr für in irgendeiner Form hinter Satire versteckbar. Aber da wird, denke ich, ganz vielen Politikern und Leuten in den Medien wieder einfallen, wie man die da rausholt. Man stelle sich vor, das wäre mit der MLPD passiert oder mit der Linken oder mit der Grünen. Heute hat sich herausgestellt, dass der Flyer-Service nicht existiert und offenbar hinter der Aktion die selbsternannten Künstler des Zentrums für politische Schönheit stehen, teilt die Partei mit. Die Flyer sollten offensichtlich nie verteilt werden. Am Dienstagabend vor der Bundestagswahl wurden die betroffenen Kreisverbände und Bundestagskandidaten der AfD per E-Mail darüber informiert, man könne die Flyer aus organisatorischen Gründen nicht verteilen. Die Flyer könnten dann am Samstag vor der Wahl zurückgegeben werden. Ja, also die Firma gibt es nicht. Es gibt aber eine professionell gemachte Webseite. Und ein Lebenslauf des angeblichen Geschäftsführers auf der Website. Es gibt Preislisten. Katze. Ja, ich frage mich halt. Also, ich keine Ahnung, weißt du, Satire und so, ja, meine Güte, die Linken dürfen ja eh mehr in Sachen Satire wie alle anderen, aber irgendwo ist auch dann ein Unterschied erreicht, wo man dann irgendwie betrügerisch vorgeht und richtig jo. Sabotage ausführt und noch irgendwas mit Satire am Hut hat, weil, sorry, also da in die Logistik in der Wahl mit der Verteilung von Flyern einzugreifen, das ist nicht Satire, das ist direkt, also sorry, nein, das ist Sabotage, sorry. Ja, und vor allem das krasseste Ding ist ja, wenn man so denkt, dass die AfD hier Nazis auf dem Vormarsch sind, ja, dann ist doch irgendwo ziemlich dumm, den Leuten da sowas hinzuwerfen. Weil im Endeffekt wird die AfD dann noch mehr Energie und Ressourcen darauf aufwenden, um eben nicht nochmal auf sowas reinzufallen. Das heißt, diese Aktionen machen die AfD eigentlich nur noch resistenter dagegen. Und das, oh mein Gott, das ist einfach so dämlich, Mann. Das ist doch scheißegal. Du kannst ja kaum resistent werden. Also stell dir mal vor, die hätten jetzt wirklich 1 Million Wähler damit erreicht. 1 Million Flyer, 1 Million Wähler. Das sind dann irgendwie 1 Million Wähler, die nicht AfD gewählt haben. Das wären dann auch Wahlkampfrückerstattung und so weiter. Auch noch 5 Millionen. Wären dann auch 5 Millionen Euro, glaube ich, ne? Ja, das stimmt schon. Was ich halt meine, ist, dass halt, dann muss das politische Schönheit-Kabarett oder wie die heißen, müssen plötzlich 5 Millionen Euro Strafe zahlen. So sieht es nämlich aus. Ich glaube mal nicht. Nö, es wird kaum so kommen, aber rechnerisch ist das ja der mögliche Schaden sozusagen. Glaube ich nicht. Aber gut. Ja, ein Unding ist es auf jeden Fall. Ne? Also, man kann das ja auch nicht so 1:1 übertragen. Also, man kann sich ja darüber streiten, was so ein Flyer überhaupt ausrichtet. Aber ja, in Deutschland muss ja deinen Schaden wirklich nachweisen. Und das ist ja schwierig, wenn du dann die Stimmen nicht hast. Ne? Oder wenn du die hast, dann hast du auch keinen Schaden mehr. Also, wenn wir die NetzDG-Regeln verwenden und anwenden, dann heißt es halt, ein Flyer, der kann halt einfach potenziell jeden Menschen erreichen im Land. Also ist es richtig krass, ja. Ja, wo wir beim Thema Fehlinformationen sind. Diese Geschichte hier, dem Klima zuliebe, keine weißen Kinder. Jedes weiße Kind verursacht jährlich über 11 Tonnen CO2-Emissionen. Ein afrikanisches nur 0,5 Tonnen, also weniger als ein 20. Irgendwas mit Familienfaschismus und Klimakolonialismus. Habe ich mir sagen lassen von verschiedenen Leuten, wäre irgendwie eine Aktion von der Honigwabe. Und wo ich mich halt ehrlich fragen muss, was das bewirken soll. Also wen man damit jetzt hier irgendwie vorführen will. Weil ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass diese Geschichten halt dazu geeignet sind, die eigene, also irgendwelche Leute, die auf diese Sachen halt anspringen, also wen will man damit vorführen? Also das... Es ist ja im Prinzip ist es nur wieder ein Vorwand in Zukunft halt für irgendwelche Sachen, die dann vielleicht nicht von irgendwem ausgedacht sind, irgendwelche Spinnereien, wenn die ja nicht gut ankommen oder so, dann einfach auf, das ist ja wieder eine Kampagne so zu schieben. Ne? Also genau im Endeffekt dieselbe Scheiße auch damals in diesem Reconquista Germanica Discord, was wir uns ja jetzt auch alle naselang aufs Brot schmieren und wo man halt auch nichts mehr gegen sagen kann. So, ne? Also wo ich jetzt halt auch nicht kommen muss und den Leuten groß einen erzählen muss, die das irgendwie entscheiden, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet, mit diesen super tollen Experten, an denen wir hier einiges auszusetzen haben, die sich immer über GEMA-Geld aufregen und so. Aber ja, die werden halt einfach sagen, so, ja, hier Reconquista Germanica und die haben das ja auch gemacht, auf irgendwelche Leute da Aktionen zu fahren. Und sich da abzusprechen und so. Deswegen gibt's das ja. Und das sind ja auch Leute aus dem rechten Milieu. Das kann man ja auch nicht leugnen. Und insofern kann man jetzt auch nicht behaupten, dass das nicht stimmen würde, dass irgendwelche Sachen da gemacht werden. Und deswegen, also ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, was der Sinn dahinter sein soll. Eigentlich foppt man sich doch selber mit so einem Scheiß. Oder sehe ich das falsch? Ja, ich denke, du musst da unterscheiden zwischen der Wirkung in der Peer-Gruppe und der Wirkung nach außen. Und vielleicht ist den Leuten, die das hier gemacht haben, die Peer-Gruppe wichtiger als die Außenmeinung. Bei Gamergate gab es ja auch diese Geschichte mit den, wie hieß das immer? Was war man, wenn man irgendwie versucht hat? Not Your Shield oder was meinst du? Nee, aber es gab so einen Ausdruck dafür, irgendwie so hier Konsens, Konsent, irgendwie bla, irgendwas. Mhm. Wenn man halt versucht hat, nicht gleich kriegerisch vorzugehen, sozusagen. Ja? Also wenn man versucht hat, hier lass uns doch miteinander reden und ähnliches, dann wurde man relativ schnell in eine Ecke gestellt. Also ich habe den QR-Code gerade eben gescannt und da ist eine Verlinkung auf so eine PDF, mehrere Seiten, da geht es darum, so mein persönlicher CO2-Abdruck und dann kann man den so berechnen nach Kategorien wie ich bade regelmäßig, ich wohne in einem alleinstehenden Haus und so weiter, gibt es Punkte drauf und dann gibt es zum Schluss so eine Auswertung von, keine Ahnung, von 21 bis 55 Punkten, sie leben sehr klimafreundlich bis hin zu 145 Punkten bis 281, sie reisen viel, essen gern Fleisch und so. Und die Hersteller davon, das ist Klimakollekte, kirchlicher Kompensationsfonds. So, keine Ahnung. Ich weiß nicht, inwiefern das mit Schlomo und so zusammenhängt. Ja. Naja, das haben sie dann natürlich draufgedruckt, damit aber es geht ja um diesen Rassismus-Kram, den sie da reintun. Ja. Und das soll dann, ja, was jetzt tun, weil ich meine, im Endeffekt müssen sie ja nur jetzt sagen, dass halt diese, ja, also es ist halt eine Desinformationskampagne, also wortwörtlich, ne? Und also der Average Atheist hat noch ein schönes Stichwort aufgebracht hier im Chat, nämlich Akzelerationismus. Genau. Also, oder wie man auf Amerikanisch sagt, some people just want to see the world burn. Ja, also es soll da jetzt Leute radikalisieren, die, ja, so als ob diese Klimasekte und diese Leute nicht schon irre genug wären. Also das verstehe ich auch daran nicht, warum man das dann nochmal on top auch nochmal oben drauf setzen muss. Den Leuten halt irgendwie aber einen Angriffspunkt dann wieder geben, um dann in Zukunft bei solchen Sachen zu sagen, so, ja, hier, das kennt man ja schon, ne? Das sind halt irgendwelche Kampagnen, die da gefahren werden. Also, das ist so, die Themen der anderen aufnehmen und total übertreiben und dann eben eine Ablehnung erzeugen, sozusagen. Das ist dann der politische Trick. Ja, im Endeffekt. Dabei müsstest du dich doch nur an den Fluss setzen und warten, bis so ein Irrsinn vorbeischwimmt. Es schwimmt oft, wir haben jede Woche. Also das ist ganz so einen bescheuerten Irrsinn, aber ähnlichen Irrsinn haben wir jede Woche hier. Es gibt eigentlich keinen Grund, Dinge zu fälschen. Das stimmt. Man muss einfach nur ein bisschen Geduld. Ich weiß nicht, ob das gefälscht war, aber ich meine, es ist ja richtig, was der OPEC sagt, dass man irgendwie einerseits die Peergruppe anspricht und andererseits nicht die Peergruppe. Dass man da sicher unterschiedliche Dinge erreicht, dass man irgendwie das Thema möglicherweise tatsächlich bekannt macht einigermaßen. Oder dass man irgendwie Leute damit erreicht, die eben gar nicht damit gerechnet haben, dass sowas auch auf so einer Ebene abgehandelt wird. Aber eigentlich wird es das auch nicht. Ne? Es wird zwar schon ein bisschen schlecht und so weiter, man könnte vielleicht noch zu solchen Schlüssen kommen. Aber so würde das, wie das da steht, würde ja, das ja niemand Ding, sagen. So, dieses ne? Ding, dass Kinder Klimakiller sind, das gibt's ja auch. Und das wurde mir dazu auch mehrfach verlinkt. Aber diese Rassismusdimension, das ist ja auch das, was hier ja nochmal das Salz halt eben ausmacht in dieser Geschichte. Ja. Und die habe ich jetzt so noch nicht im Ernst irgendwo gelesen. Ne? Also, ja. Ja, das ist richtig. Den Leuten geht es in der Regel um Lebensunterschiede oder so, ne? Oder Unterschiede in der Lebensführung und Möglichkeit auch, ne? In der Armut und so weiter. Klar. Ja, und hier, dies hier ist zum Beispiel ein Artikel von Zeit Online, wegen der Nemi El Hassan. In dem Punkt sind wir jetzt drin. Und hier wird quasi gesagt, also hier wird das komplett beiseite geschoben, die Sachen, die sie selber gemacht hat und so. Und es wird sich darauf berufen, dass ja im rechten Milieu angeblich die Leute sie ja nicht mögen und das ist das eigentliche Problem. Und dann heißt es hier halt eben auch, dass, also die Bild wird natürlich in Bezug gesetzt, rechtsextremer Blog PI News. Und das sind doch die üblichen Verdächtigen, die halt immer zuerst reagieren auf sowas, oder? PI News. Die anderen haben sich ja schon fast daran gewöhnt, dass dann dort mal so ein Quatsch kommt. Wie der Mars sagt, da schlägt halt öfter mal was vorbei. Ja, und dann irgend so einen serbischen YouTuber, den ich noch nicht kannte, aber der das wohl auch irgendwie verbreitet hat. Und ja, aber es ändert ja nichts an den Tatsachen. Also, es ändert ja überhaupt nichts an den Tatsachen. Eigentlich nicht, aber wenn Aber du Olli weißt Fleschig doch, ich im meine, wir Stream müssen war. doch nur auf irgendwelche Naja. Anschläge gucken und dran denken, wie dann immer das kommt. Also noch schlimmer als den Anschlag selber finde ich, wie die Rechten das ausschlachten und so weiter und so fort. Und der Schlomo steht ja halt auch mit drin, ne? Ein bekannter islamfeindlicher YouTuber. Wortführer einer Online-Community, die regelmäßig Shitstorms, Doxing-Aktionen und Hass gegen Andersdenkende Das? organisiert. Nee, anders denken. Ja, genau. Digga, islamfeindlich klingt so, als gäbe es positive Sachen am Islam. So, name one. Sieht sich als Erzfeind des Senders Funk. Und das macht jetzt alles richtig, was die tun, oder wie? Erzfeind des Senders Funk. Ja, Digga, Ja, wo Funk kommen die ist. bloß her, ne? Die sind Anderes aus dem kann Nichts man nicht dran entstanden. auszusetzen haben, ja. Funk Genau. ist doch eigentlich so gesehen eine Institution mittlerweile, oder? So ein Ernstfeind davon, das ist, ich meine. Ich könnte ja nicht so tun jetzt hier, dass du dastehst, als wäre das jetzt ein ganz normaler Club von irgendwelchen Leuten, die Videos machen oder so. Das ist es ja nun mal nicht. Bei Auch Welcome bei Oran will anderen. versucht man das seit mehreren Wochen aufgrund einzelner Beiträge von ihm, da bleibt nichts haften. Oh Ja. doch, doch, doch. Die Leute wissen, dass er sich zu Idi Amin einen Ja, feuchten Traum geleistet hat. Das wissen die Leute inzwischen. Und dass er Filme über die Hinrichtungen von Weißen während der haitianischen Revolution gern sehen würde. Ja, wissen die Leute überhaupt. Der wird auch irgendwann noch seinen Punkt haben, wo er halt über sowas stolpert. ja, ich Er finde es ist ja halt. antisemitisch genug an vielen Ich Stellen. finde es halt lustig, wie der Bote hier auf jeden Fall ja quasi rangezogen wird, dann als Gegending so, ne? Ja, genau. So nach dem Motto, ja, hier, guck mal, was die gemacht hat. Und die Antwort darauf ist dann, ja, guck mal, das ist sogar ein Screenshot von denen. Hier von Honigwabe. Und die Antwort ist dann, ja, aber guck doch mal, wer die nicht mag. Ja, aber ich meine, es sind alle möglichen, also das ist ja auch dieses Ding, das hat man ja schon so oft, auch bei Umweltsau und so, da haben sie dann da irgendwelche Tweets von FDP-Leuten die ganze Zeit, die sich drüber aufregen, aber der Artikel geht trotzdem auf, ja, das ist eine rechte Kampagne. Und in diesem Fall mit der Nemi El Hassan und zu diesem Das ist keine Kampagne, nee. Zeitding hat hier auf jeden Fall der Herr Fahler, das ist ein Weltjournalist, der hat zusammen mit dem Janni Ball ist sein Twitter-Handle, das ist dieser Herr, der hat mal auch schon mal die, das ist dieser polnischstämmige Journalist, wo wir mal diesen einen guten Artikel hatten von dem, also es ist auch ein guter eigentlich, ich vergesse schon wieder seinen Namen, aber auf jeden Fall schreibt hier der Fahler, also die hatten zusammen für die Welt auch den Artikel geschrieben über diese ganze Nemi El Hassan-Geschichte. Und Herr Fahler schreibt hier, ich halte diese Recherche für falsch, also die von der Zeit, die wir gerade gesehen haben. Die Fotos von El Hassan beim Kurztag waren schon im Frühjahr Journalisten bekannt, darunter eben dem Janibal und mir. Mindestens zwei weiteren, lange vor ersten Erwähnungen durch Peci, also das ist dieser YouTuber, den ich nicht kannte. Ich habe die Fotos damals zum Abgleich an Kollegen geschickt. Und das ist jetzt hier ein Verlauf, wo man auch das Datum sehen kann, dass das halt schon länger irgendwie war. Davor kursierte das Foto bereits bei Twitter, gibt auch einen Link und so weiter und so fort. Also, Das gärt schon seit ich 5 Jahren. halte das Narrativ einer von rechts lancierten Kampagne daher für abwegig. Daher gab es einen Jo. größer werdenden Kreis an Menschen, die von den Bildern Wind bekommen haben. Und das ist auch was, was ich schon länger beobachte, Bildzeitung was. im Journalismus. Das ist dieses Ding von dem aktuellen Aufhänger. Ne? So irgendwie, wir brauchen ja immer irgendwie was Aktuelles. Das habe ich schon häufiger mal gehört von Journalisten, ob das dann auch aktuell wäre und ob man, ne, ob das dann irgendwie eine Relevanz hat und so. Das wird da ja immer ganz ganz wichtig bei diesen Sachen. Und dieses ganze Funkding mit der ganzen Scheiße, die da halt schon passiert ist mit Jäger und Sammler und dem ganzen Zeug, worüber sich etliche Leute halt schon aufgeregt haben, über die Einseitigkeit davon, über die Linkslastigkeit von dem Ganzen. Und ich glaube halt wirklich, dass diese Geschichte halt schon länger allen möglichen Leuten halt bekannt ist, aber es läuft dann halt irgendwie so, und jetzt war halt diese Sache, dass sie ja dann die El Hassan für diese WDR-Moderation rangezogen haben. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich dann der ausschlaggebende Faktor gewesen sein, dieser aktuelle Aufhänger halt, um das dann in den Fokus zu rücken. Und ja, wenn das vielleicht nicht passiert wäre, dann wäre das wahrscheinlich bis in alle Zeiten irgendwie so und dafür dann liefen irgendwie gelaufen. Aber das war dann das, was die Herren professionellen Journalisten dann dazu dann doch mal veranlasst hat, da ein bisschen konkreter zu werden bei dieser Geschichte. Aber dass sie halt diese Listen da haben, also alle möglichen Dirt für alle möglichen Leute. Und ich gehe da auch fest von aus, dass diverse Leute auch mit denen wir in der Vergangenheit schon Berührung hatten, sich ja auch schon mal den einen oder anderen Weltraumaffen-Podcast angehört haben oder so. Und da sicherlich auch sich das ein oder andere notiert haben, was wir uns dann irgendwann mal aufs Brot schmieren, sollten wir irgendwann mal irgendwie. I have binders full of space monkeys. In den Fokus von irgendwas geraten oder uns mal irgendwie der Falsche loben oder irgend solche Dinge. Da gehe ich auch mal fest von aus. Das ist halt ja, komm, immer allein so. Durch Kontaktschuld mit Herrn Finkelstein sind wir ja eigentlich schon verbrannt. Ja, aber ich meine, dem Don haben sie es ja auch noch nicht aufs Brot geschmiert. Motto Netzwerk oder so. Ja. Der war bei dem gleichen Podcast, bei dem schon mal ein anderer war. Steinigt ihn. Ja, und vorher, obwohl ich ziehe das, glaube ich, mal vor, neue Vorwürfe gegen TV-Moderatorin, hier hat die Bild jetzt nochmal nachgeschaut. Und die hat hier zwar nur Screenshots, kein Archive, liebe Bildjournalisten, falls uns welche zuhören, soll ja eventuell möglich sein. Immer Archive machen. Der Don hat es schon kapiert, der hat schon in der Vergangenheit häufiger mal ein Archive rausgetwittert. Archive ist halt immer besser als ein Screenshot, weil ein Screenshot lässt sich halt super easy fälschen. Und auf jeden Fall das Heftigste, was hier halt mit Balmers Eis Sachen von diesem Jahr, und das Heftigste war im Endeffekt, dass sie sich hier drüber gefreut hat über diesen Gefängnisausbruch von Terroristen. Ne? Also, und das kann mir auch sagen, wer will. Also meinetwegen, also irgendwelche Verblendetheit, die einen dann irgendwie denken lässt, das ist halt ein Unrechtsregime oder so. Kann ich ja noch irgendwo als Dummheit irgendwie abtun, aber sich wortwörtlich darüber freuen, wenn irgendwelche Leute die Terroranschläge machen, da aus dem Gefängnis fliehen, also das fällt mir dann auch schwer, das irgendwie noch als, da freut man sich nicht drüber, über, ja, dass halt Leute sterben, ne, abzutun. Und das ist halt nicht Jahre alt, wenn das Screenshot akkurat ist. Also mittlerweile sind die Likes wohl natürlich auch weg. Und ja, also ich erinnere da noch an die Likes von einem Bundeswehrmenschen, der einfach nur einen Hashtag durchgeliked hat und wo es dann irgendwie hieß, ja, aber hier dieser Buchrücken, den hättest du dir auch mal genauer angucken müssen. Und das dann irgendwie von Experten dazu benutzt wurde, um irgendwie eine Generalanklage gegen unsere Bundeswehr irgendwie anzuleiern und natürlich auch gegen den Staat und die Gesellschaft als Ganzes. Und solche Geschichten hier, ja, das. Und vorher war halt dieses hier Solidarität mit Nemi El-Hassan, seitdem bekannt wurde, dass die Medizinerin und preisgekrönte Journalistin, ne, preisgekrönte sind die ja auch immer alle. Netter Versuch, jo. Wissenschaftler und Quarks sind WDR, bei dem sollte stehen, ihre Person, ihre Vergangenheit in der Kritik. Wir sind entsetzt über die diffamierende und denunziatorische Art, in der diese Diskussion geführt wird. Das ist jetzt hier diffamierend und denunziatorisch. Aber die Sachen, die mit Maßen oder so gemacht werden, die sind alle nur aufzeigen, wie demokratiefeindlich der Mann ist. Denunziatorisch okay, aber diffamierend wüsste ich jetzt nicht. Nemi El-Hassan hat sich in einem Statement, in einem Interview deutlich zu ihren Fehlern ihrer Vergangenheit bekannt. Ja, zu den Sachen, die man ihr nachweisen konnte und zu den neueren Sachen dann jetzt noch nicht. Hat diesen problematisiert, sich von ihnen distanziert und um Entschuldigung gebeten und glaubhaft ihren Wandel dargelegt, meinen die Leute hier, und Lol, die setzt sich als Inquisition gewinnt Journalistin immer, seit ne? Jahren dezidiert gegen Antisemitismus und Rassismus ein. Dennoch erleben wir jetzt eine Ja, Debatte, die das geht jegliches komisch. Maß und Mitte verloren hat. Aufgrund ihrer palästinensischen Herkunft und ihrer muslimischen Identität Zielscheibe von Hass und Hetze. Nee. Aha, ja, genau, ja. Ein Tiefpunkt dieser Hetze, live im deutschen Fernsehen auf dem Sender Bild TV, bezeichnete der Bild-Chefredakteur Nemi El-Hassan mehrfach als Islamistin und sprach ihr die wissenschaftliche Kompetenz aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit ab. Die rassistischen Untertöne dieser Kampagne zeigen sich auch in der Tatsache, dass für die Bebilderung ständig auf Fotos gegriffen wird, die Nemi El-Hassan mit Kopftuch zeigen, was ihr natürlich angezogen wurde von rechten Hetzern oder reingefotoshoppt wurde oder wie. Ja, glaube ich auch. Ja. Obwohl dies von schon lange nicht mehr trägt, ja, seit 5 Jahren oder so. Technisch sind die Rechten ja enteilt, förmlich. Solche Bilder sind das Kopftuch mit dem Islamismusvorwurf verknüpfen, bedienen Vorurteile und Ängste vor Islamisierung und Unterwanderung der Gesellschaft durch Muslime, die seit vielen Jahren von Rechtspopulisten geschürt werden. Nee, ich glaube, Ja, und nicht den nur. Also, was größten ist denn das? Beitrag dazu leisten Leute wie die Nemi El-Hassan. Die leisten den größten Beitrag dazu. Den allergrößten, mit Abstand. Den Allergrößten. Ja. Die Allah. AfD verbuchte die Tatsache, dass der WDR-Zusammenarbeit vorläufig ausgesetzt hat, sofort als eigenen Erfolg. Ja, es ist klar. Ja, war das nicht ein Erfolg der Bild-Zeitung, wenn dann eher? Ja, und wen haben Sie hier? Haben Sie hier drin? Igor Diese Levit, Liste ist so, Kasparz, die Liste da, also, Caroline Emke, das ist spitze. Das ist echt gefährlich, wenn Bruno ich mir die Liste jetzt Stokowski, copy-pasten würde, hätte ich eine Feindesliste zu Max Hause. Scholleck. Aminata Belli, Shahak Shapira, Ali Chan. Wisst ihr noch Ali Chan, der selbsternannte Vermittler zwischen den Kulturen? Deborah Ja. Feldmann, unsere Lieblingsautorin vom Missy Magazin. Ganz Deutschland ist für mich ein KZ. Suki. Inga Humpe, Marco Mohanwe, Auf Jakob Ute. Augstein. Georg Dietz, Topetta Orkett. Ja, das sind die Antirassismus-Leute, die das Anna nicht Duschime, hinkriegen. Ralf Rute, Cartoonist. Ist der nicht rechts? Ich hatte gehört, der wäre rechts. El Hotzo, Ralf Rute oh. muss ja rechts sein. Mir fehlt R schon alleine. Neue Deutsche Tilo. Organisation e.V. Sivil Schick. Tilo Jung. Ja, was bekunden die da jetzt sozusagen? Oder warum haben sie sich da aufgeschrieben? Äh, die Das, wollen, was wir dass gerade die, vorgelesen haben. dass, dass die, dass Was alles so der böse war. rassistische Angriff auf Frau Hassan jetzt beendet wird. Frau Gymnasium. Krüger, Ja, Gümüşay. wir zeigen nur Bilder von ihr mit Kopftuch. Gymnasium unterzeichnet, ja. Das ist rassistisch. Wie ist es Mohammed rassistisch wegen Amjahid. Ideologie da dagegen? Das ist doch ideologisch dann. Das ist doch wegen Islam, Mann, nicht wegen. Theresa Ich meine, dass Ribeiro. nachdem dann letzte Woche im Spiegel schon die Tränen geflossen sind bei Frau El-Hassan, Tarik Tesfu. War Und das nicht klar, dass das ist ihr der Arzt, das Scheißbrot. ist hier der, dem die Dingeskirchen ihren Twitter-Account Dem gegeben die hat. Frauen vertrauen oder was? Ach so, der, ja, okay. Ja, so eine lange Liste, ne? Guckt euch das an. Verdammte Tat. Und die Schöndorfer ist auch so eine irre, so eine komische Feministin, Vorsicht. die Ding. alle Nasen lang aus, von der habe ich schon lange nichts mehr gehört. Vielleicht hat die mich geblockt oder so, oder keine Ahnung, habe ich schon lange nichts mehr von gehört. Die habe früher aber auch wöchentlich mit irgendwelchen Krempel aufgefallen. Professor Dr. Mirde Ja, weil das sind halt die Leute hier so, ne? Und das ist der Hügel, auf dem die wirklich sterben wollen, ne? Also die wollen das unbedingt. Ja, aber wirklich. Da Ja, stellen das sie sich Dumme ist, voll und ganz dass sie auf dahinter. dem Hügel, dass sie diesen Hügel verteidigen können, ohne jegliche ohne jegliche nachteilige Folgen für sie. Mario Sixtus. Genau. Der muss es ja wissen, schließlich. Ja, ist unglaublich auf jeden Fall. Also ich meine, Ja, wenn wirklich so viele ohne Menschen Rücksicht auf möchten, Verluste. Ne? Das ist dass wirklich, sie die das ist wirklich Quarks so machen. simple. Das ist wirklich nur, ja, das ist ja einer aus unserem Team. Und das klar, ist. Klar, unterschreibe ich, warte. Oh, guck mal da. Genau. Nasir Ahmad. Nasir Ahmad, der gerne mal durch Ahmadiyya-treue Auslegungen zu Homosexualität und Ähnlichem ausfällt. Und da, Stefan Ampalagan. Der Namensgeber meiner Black Metal Band. Ich erinnere mich, dass das irgendjemand sehr treffend kommentiert hat, aber ich erinnere mich nicht an das Zitat, leider. So mit dem Motto, dass sie einfach auch nicht merken, wenn sie auf der falschen Seite rumlaufen plötzlich oder so. Komisch, ja. Europahaus, ja. Ja, klar, die haben sich auch, ne? Also, Scheiße, gegenseitig die Jobs zugeschanzt, wahrscheinlich, jo. YouTuber. University of Bayreuth. Kennen die alle nicht. Ja, die wichtigen waren weiter vorne, glaube ich. So hier. Der Juristinnenbund. Natürlich. Natürlich. Die ganzen Fehlgeleiteten. Das finde ich auch unglaublich eigentlich. Wenig gar. Aber ich glaube, da ist auch ziemlich viel so Gruppenzwang dabei, weißt du, so du willst in der Szene bleiben, dann musst du da mitmachen. Hast du schon eine Liste unterzeichnet? Hast du schon die 500er Liste unterzeichnet? Gender-Wissenschaftlerin Sabine Haag. Ja. Ach was, ja, klar. Ja, eine Liste. Ihr habt nicht mal die 500 vollgekriegt. Und das war natürlich jetzt wohlgemerkt der vor Camper, dem, das war jetzt vor der Bildberichterstattung mit den Likes von diesem Jahr. Aber ich habe da jetzt auch nicht gehört, dass sich da jetzt irgendjemand von losgesagt hätte oder so, von dieser Geschichte. Und also, wenn ihr jetzt damit uns zeigen wolltet, wie falsch diese Anschuldigung ist, dass wir in dieser Gesellschaft alle dumm sind und nicht hingucken wollen, nicht sehen wollen, auch wenn es uns ins Gesicht springt. Wir haben Margarete übersehen auf Platz 10. Nee, ich habe die genannt eben. Also, okay. Dann habt ihr hiermit das Gegenteil getan von dem, was ihr eigentlich wolltet. Das genaue Gegenteil. Und dann ist hier den Leuten noch so ein Instagram-Posting aufgefallen, wo hier die Frau El Hassan irgendwie von ihrer Mutter erzählt, die angeblich, oder Großmutter, die angeblich vertrieben werden gewesen sein soll aus Nablus. Und dieser Twitter-Kanal hier sagt, da das niemals Teil von Israel war, wie konnte dann die Großmutter da vertrieben worden sein, ist die Frage. Und da das heute Teil des palästinensischen Autonomiebehördes ist, wer hindert Frau El Hassan dorthin zurückzukehren, weil sie hier das auch. Die Palästinenser haben sich ja früher nicht so drum gekümmert, das war irgendwie sozusagen ein bisschen Niemandsland und haben sie sich abkaufen lassen und so weiter. Aber das, den Israelis gehörte das vorher auch nicht, sagen wir mal so. Ja, wir haben einen lichten Moment beim Spiegel. Zumindest für Teile des Artikels. Erstmal wird über Sexismus gesprochen und Misogynie. Dass Sexismus und Misogynie in Politik und Öffentlichkeit nach wie vor existieren, ist im Wahlkampf mehr als deutlich geworden. Annalena Baerbock wurde zum Hassobjekt einer anonymen Internetmeute. Nee, die wurde zum Kritikobjekt von Plagiatsjägern und Journalisten. Aber gut, man kann das natürlich auch einfach eine anonyme Internetmeute nennen. Die Angriffe auf sie hatten, wie so oft bei Frauen in der Öffentlichkeit, häufig eine sexualisierte Komponente. Ihr Aussehen wurde herabgewürdigt, montierte Fotos mit ihrem Kopf auf einem nackten Körper als vermeintliche Jugendsünde verbreitet. Ja, Kindergarten, dumm und falsch, aber machen Leute halt. Ich habe aber auch genug Fotomontagen von Armin Laschet in unangenehmen Positionen gesehen auf Twitter, so ist es nicht. Und natürlich, Baerbocks Kandidatur wurde von den ARD-Tagesthemen auf dem Twitter mit Es ist ein Mädchen angekündigt. Und in einem Triell fiel Unionskandidat Laschet Baerbock mit einem väterlichen Jetzt aber mal langsam ins Wort. Also ganz alles Hassverbrechen der obersten Sorte, die dann später bei dem Prozess wahrscheinlich mit der Todesstrafe geahndet werden. Aber am Ende kommt die Frau Sophie Gabe dann eigentlich zu einer interessanten Sache, nämlich, aber es muss auch möglich sein, Politikerinnen für Fehler zu kritisieren, ohne dafür als sexistisch oder sogar misogyn betitelt zu werden. Man kann es problematisch finden, dass Baerbock ihre Nebeneinkünfte nicht gemeldet hat, ohne ihr deshalb jegliche Kompetenz absprechen zu wollen. Und man kann es unklug finden, sich ein halbgares Buch aus dem Ärmel zu schütteln, ohne dass dies ein Angriff auf die Kandidatin als Person oder Frau ist. Ups. Das ist jetzt aber nicht kulturmarxistisch von der. Wenn aber vornehmlich grüne Anhängerinnen und Anhänger Sexismusvorwürfe wie einen Rambock vor sich hertragen, um jegliche Kritik aus dem Weg zu hauen, verhindert das nicht nur eine offene Debatte über Fehler in der Politik. Jene, die dann Sexismus so bereitwillig verurteilen, erschweren das Gespräch darüber, weil Ungleichbehandlung plötzlich nur noch wie ein Vorwand wirkt, um die eigenen Fehler zu kaschieren. Eine differenzierte Betrachtung, wo Kritik aufhört und Sexismus anfängt, fällt so politischen Betroffenheitsgefühlen zum Opfer. Jo. Nee, die hat da was falsch verstanden. Die Diskussion, die soll nicht frei sein und irgendwie sachlich und so und differenziert, sondern kritisch, weißt du, kritische Theorie, die ist das. Man hat sich doch drauf geeinigt, oder? Ja, es kommt ja dann auch im allerletzten Absatz kommt dann nochmal so ein bisschen die Wende, wenn sie sagt, das ist heikel eben, weil die Ungleichbehandlung von Frauen an vielen Stellen noch so Okay, genau darauf habe ich gewartet. Es braucht daher einen klaren Blick auf die Strukturen dahinter, super, statt einer Debatte, ja, in der der Begriff Sexismus zunehmend zur abwehrenden Floskel verkommt. Also von meinem kritischen Bingo hat sie jetzt fast eine Reihe voll bekommen. Ja. Mann, Struktur hat sie gesagt. Ja, okay, das kann ich so durchgehen lassen. Es ist gut, ja. Aber wenn man mal auf die Statistik schaut, das tun wir im nächsten Artikel vom Tagesspiegel, da wurden Tweets ausgewertet zum Thema Wahlkampf und zum Thema Kandidaten. Und da werden wir halt eine ganz andere Verteilung von Beleidigungen sehen. Apropos Wahlkampf, gibt es schon Hochrechnungen? Wir hatten ja eben schon die erste Hochrechnung gehört. Es gibt eine zweite Hochrechnung von der ARD, die sich praktisch fast nicht verändert hat. Weiterhin 24,7% für die Union, 24,9% für die SPD, 11,1% für die AfD. Die FDP hat ein bisschen hier in der Hochrechnung dazu gewonnen auf 11,7. Die Linke dümpelt weiterhin bei 5,0. Große Koalition reicht auf jeden Fall. Ja. Ja. Grüne bei 14,6, andere bei 8,0. Momentan würde es rechnerisch reichen für Ampel, Jamaika oder Große Koalition. Rot-Rot-Grün ist nach dieser Geschichte nicht möglich nach der ARD-Hochrechnung. Und es ist auch weiterhin nach der ARD-Hochrechnung so, dass die Union zwar ein paar Prozent weniger hat, aber mehr Sitze bei der Sitzverteilung im Bundestag. Aber das, wie gesagt, sind frühe Hochrechnungen, die wir alle mit ein bisschen Salz nehmen sollten. Das ZDF hat auch eine neue Hochrechnung, 24,2% für die CDU, CSU, 25,8% für die SPD, auch hier noch dieser Abstand, 10,1, 11,8 AfD und FDP, 5,0 bei der Linken und 14,7 bei den Grünen, 8,4 bei den Sonstigen. Und auch ist dann eine ähnliche Sitzverteilung. Allerdings hat nach der ZDF-Hochrechnung die SPD mehr Sitze als die CDU. Aber auch hier reicht es nicht für Rot-Grün, wenn ich das kurz überschlage. Also ja. Ich hoffe, Merkel gewinnt wieder, weil ich habe 1.000 Euro auf sie gesetzt. Ja, ich denke auch. Da hast du gut investiert. Ja. Hast du das bei Flyer Service Kuhn, hast du die Wette abgeschlossen? Dann habe ich schlechte Nachrichten für dich. Ja. So, also, wir wollten hier über die Beleidigungen sprechen. Um das festzustellen, hatten AnalystInnen über 1 Million Tweets gesammelt, in denen die Spitzenkandidaten zwischen dem 7. August und 7. September erwähnt wurden. Eine speziell programmierte künstliche Intelligenz, in Klammern KI, filterte die Kommentare nach Beschimpfungen wie Versager, Fresse, Idiot, Idiotin, Marionette, Faschist oder Schlampe. Olaf Scholz wurde in 6.690, Annalena Baerbock in 5.524 Tweets im Kontext mit diesen oder ähnlichen Worten erwähnt. Zu Christian Lindner gab es binnen eines Monats 1.599 solcher Kommentare, zu Janine Wissler 283. Alice Weidel wurde 684 Mal im Kontext von potenziell beleidigender und verletzender Sprache erwähnt. Was ich dann lustig finde, ist, bei der Weidel sagt man aber extra dazu, dass die zwar in den Texten, in den Twitter-Tweets genannt wurde, aber ein signifikanter Anteil der Kommentare würde Weidel zwar nennen, aber andere Personen angreifen. Ah ja. Das ist andere Hasssprache. Wo ist denn der Armin? Der Armin, wo ist die nackte Zahl vom Armin? Ich finde sie gerade nicht. Also es wurden insgesamt 662.540 Tweets. 15.000 waren es, glaube ich, roundabout beim Armin. Ja. Mhm. Nee, also 66.245 Tweets wurden bearbeitet. In etwa 4% davon, sagt HateAid, gibt es beleidigende und verletzende Sprache. Also schon mal nur 4%. Und dann wird geschätzt, dass wiederum von diesen hasserfüllten Kommentaren etwa 7% illegal sein könnten. Also wir reden von 4% der Gesamtmenge der Tweets und davon 7% eventuell nach den sehr laxen Kriterien von 8-8 eventuell auch strafrechtlich relevant. Das ist aber echt eine komische KI, die Sie da beschrieben haben. Einfach eine Liste an Worten und dann Steuerung F. Okay. Ja, vor allem KI für alles verwenden, was automatisch am Rechner läuft. Was ist denn das? Ja, das ist keine KI, das ist einfach nur ein Web-Scraper. Aber weißt du, irgendwann tun die Leute E-Mails weiterleiten und sagen, ah, ich habe jetzt eine AI geschaffen. Bei Gründe. Eine was KI, Alter. Und wenn man dann jetzt hier in die zweite Überschrift schaut, steht da 7% der Kommentare gegen die Spitzenpolitiker könnten sogar illegal sein. Was Augenwischerei, wenn nicht Lüge ist, weil wir haben unten gelernt, dass es nicht um 7% der Kommentare geht, sondern um 7% von wiederum 4% der Kommentare. Also, weiß ich nicht, ob ich diesen Artikel auf die Art und Weise, weil entweder man liest dann halt vielleicht auch mal aus den nackten Zahlen heraus, dass es zum Beispiel keinen übermäßigen Hass auf Frauen gibt, weil Baerbock, Wissler und Weidel zusammen nicht die Zahl von Armin Laschet schaffen. Das wäre doch zum Beispiel mal ein interessantes Ding gewesen, womit man sich hätte beschäftigen können. Aber nein, man versucht hier dann wieder irgendwie den Hass im Netz möglichst groß rauszustellen. Ach. Ja, das hier ist ein Artikel von der Frau Hecht, Redakteurin Inland in der Taz. Die Frau Hecht hatten wir schon ein paar Mal und dieses Mal hat sie ja wirklich einen Vogel abgeschossen. Frauenpolitik im Wahlkampf, die Unsichtbaren, steht hier. Einerseits zu nischig, andererseits zu kontrovers. Im Wahlkampf spielt Frauenpolitik keine Rolle. Und was tun SPD und Grüne dagegen? Nichts. Weil die Baerbock ja auch nur deswegen da hingekommen ist, wo sie ist. Deswegen spielt das auch gar keine Rolle. Das ist nur die Überschrift, aber das ist ja mal wirklich das absolute krasse Gegenteil. Also ich habe das noch nie erlebt, dass jemand mit so wenigen Worten so viel gesagt hat, was so weit von der Realität entfernt ist. Habt ihr das schon mal, also dieser ganze Artikel Nein, das ist gut, ja. Wirklich, also so, das mit der Realitätsverweigerung ist in der Abteilung aber auch beliebt. Machen, dass irgendein naher Verwandter von mir das Ding irgendwo vorlegt bei einem Amt und sagt, hier, die Frau ist dauerhaft bewusstseinsgestört. So, die muss ich jetzt, ich bin jetzt der neue Vormund oder so. Weil, also, das ist wirklich so, also, es ist unglaublich. Es ist echt unglaublich. Was tun die dagegen? Nichts. Wie man so das Gegenteil von dem sagen kann, was halt eben objektive Realität ist. Also ich meine, da ist ein Foto unten drunter, wo Team Annalena auf dem Ding steht. Also ja, aber sie muss es ja, dass sie jung ist und eine Frau, das muss sie ja verheimlichen quasi, weil das ja so eine Bürde und so ein Makel ist. Die läuft. Die ist überhaupt nur Kandidatin. Die ist ja überhaupt nur Kandidatin geworden, ohne jede Regierungserfahrung, weil sie eine Frau ist. Und das hat sie ja im Endeffekt ja auch bei diesem einen Interview in der frühen Zeit dann noch zugegeben. Ich weiß nicht mehr, welches das war, aber irgendwo hatte sie das doch auch gesagt, dass sie das quasi, weil man ja eine feministische Partei ist oder so machen muss. Ja. Und so ist es ja auch. Ich meine, diese Partei, die sich anschickt, eine Regierungsverantwortung zu übernehmen, hat es in einem ganzen Bundesland nicht hingekriegt, überhaupt eine Landesliste aufzustellen. Und ich meine, das ist wegen ihrem Sexismusproblem, ne? So. Ja, und zwar wegen diesem ganzen Krempel, weil sie da irgendwie meinen Frauen. Und dann nichts anderes, die haben ja fast überhaupt gar kein anderes Thema. Es ist ja fast immer nur dieser Krempel. Alles ist ja immer Corona, ja, was ist mit den Frauen? Dies und das, was ist mit den Frauen? Klimawandel, Frauen. Frauen, Frauen, Frauen, Frauen, Frauen. Das spielt keine Rolle, spielt keine Rolle. Es ist so nischig und kontrovers. Also. Ja, echt ein Nischenthema. So wie, keine Ahnung. So wie Klima oder Corona, genau. So ein Nischenthema halt. Dossier Teil 8. Boah. Ja, das hat Anfang der Woche ziemlich die Runde gemacht, aber habe ich danach auch nichts wieder von gehört. Das ist ein ziemlich langer Erfahrungsbericht von dieser Dame hier, Eva Engelken. Mein Weg vom willkommenen Neuling zu Persona non grata und was sie im Endeffekt hier darlegt. Also die Dame ist bei den Grünen eingetreten, wie sie selber sagt, um Frauenpolitik zu machen. Und sie sagt dann hier, ja, die Grünen sind ja die richtige Partei für Frauen, weil die ja 40% auch Frauenanteil haben. Wo ich mir auch wieder so denke, ja, das ist die Partei mit den meisten Frauen und das ist immer noch weniger als die Hälfte. Also, ne, das ist auch halt wichtig bei diesem ganzen Ding von wegen, ja, hier und da und Frauen in der Politik und warum haben wir nicht 50% Frauen im Parlament? Ja, wir haben in der Partei, die komplett besessen ist von dem ganzen Scheiß, selbst da sind es nur 40%, die überhaupt Mitglieder sind. Na, also. Und da rühmen sie sich schon für, ja. Und auf jeden Fall, das Problem, was sie hatte, war das Trans-Thema. Transsexualität und diese Geschichte mit dem, dass man einfach nur erklären soll, zu welchem Geschlecht man gehört und das soll dann schon ausreichen, auch rechtlich gesehen. Also, sie lästerte dem Transfeminismus auf gar scheußliche Weise, indem sie J.K. Rowling in Schutz nahm. Genau, die hat sich auch in Schutz genommen und da gab es dann halt diverse Tribunale und ganz viel böses Blut von Leuten, die sie ursprünglich so gut aufgenommen haben und ja, also ich fand's halt, also es ist auf jeden Fall sehr interessant zu lesen, kann ich euch nur empfehlen. Und das ist halt wirklich ein Dokument des Zeitgeschehens, würde ich fast sagen. Weil, ja, also hier merkt man halt, aus meiner Sicht ist die Dame halt schon verblendet genug, aber nicht verblendet genug natürlich für den aktuellen, ja, das, was die Woke-Bewegung natürlich braucht. Und ja, mit diesem ganzen Geschlechterverhältnis, wie es politisch eingeschätzt wird, unglaublich interessanter Bericht, weil sie hier auch mehrfach erwähnt, dass die Leute, die sie da in Schutz genommen haben, dass es auch ganz viele Männer waren, vor allen Dingen sogar Männer, andere Männer in der Partei und allerdings nicht natürlich die von der LGBT-Plus-Abteilung, so wie dieser Sprecher für die Themen im Bundestag, der Herr Lehmann war das, glaube ich. Der ist sie halt auch angegangen und so, aber so diese furchtbaren, ne, diese furchtbaren heterosexuellen Männer bei den Grünen, ne, die machen sich stark dafür, die stellen sich komplett hinter so eine Abweichlerin, in Anführungsstrichen, die verstehen das dann, wenn die sagt, hier werden die Frauen nicht richtig geschützt und so, wenn man einfach so sagt, ja, jeder kann sich jetzt einfach eine Frau nennen und diese Sachen, die kapieren das alles und die stellen sich dahinter, aber trotzdem leuchtet denen das nicht ein, irgendwie, dass sie da vielleicht eventuell mit diesem Ding von wegen, das können ja nur Frauen vertreten und wir brauchen unbedingt 50% Frauen, damit irgendwie alles irgendwie in unserem Sinne abläuft oder so, weil wenn ein Mann kann das ja unmöglich nachvollziehen oder keine Ahnung wie was, ne, was die Leute ja immer denken, meinen und so. Und was sicherlich die Dame hier auch gedacht hat, also so wirkt es für mich zumindest, wenn man schon irgendwie meint, dass man extra zu den Grünen geht, weil das ja so eine tolle Frauenpartei ist. Also auch in dem Zusammenhang fand ich es halt wirklich bemerkenswert, weil das ist ja das, was wir uns von früh bis spät halt eben erzählen, dass das ja absolut unmöglich ist. Das kann man ja gar nicht. Und dann hast du hier so ein Beispiel, wo da das große Frauentribunal ankommt und ihr sagt so, nee, du musst aber hier diese ganze Transgeschichte musst du jetzt gut finden, hast du gut zu finden, weil wir sind ja intersektional und wenn du das nicht findest, dann hast du quasi die Wie die Leute ja hier wirklich dann sagen, was sie hier halt eben zitiert, dass sie diese Transgruppe halt hingestellt haben als sozusagen die unterdrückteste Gruppe überhaupt, ne? Also diese, was wir ja seit Jahren ja schon bemerken, dieser Progressive Stack, ne? Also diese Abstufung, diese Unterdrückungsolympiade, die hat da natürlich auch voll zugeschlagen. Und im Endeffekt die Frau Engelken da ja, verdrängt mit den Sachen. Und immerhin hat sie es noch hingekriegt, da für diese Delegiertenversammlung da einen Antrag einzureichen. Also ich glaube, einen von dreien oder so, ja, wir haben das mit mehreren versucht. Und auch da wieder halt in der Gruppe natürlich von Leuten, wo Frauen und Männer drin waren. Also kann kein Mensch sagen, dass es das jetzt nur so wäre, dass da nur die Frauen rumsitzen und die Männer alle sagen, was, wie, ich habe da keine Ahnung, was ist los? Na, also. Ja, Ja. man sieht halt wieder, dass die 50% Forderung ja vielleicht mehr Druck bei den Frauen macht, was irgendwie auch nicht um den Sinn der Sache ist, ne? Also, wenn 50% nicht da sind, ja, wieso soll man das dann fordern, ne? Das ist nämlich Quatsch. Das auch, ja. Und diese Geschichte hat auch die Runde gemacht. Das ist auch was zum Thema Männer-Frauen-Sprache. Die American Civil Liberties Union, die ja seit einigen Jahren schon ganz furchtbar auf dem Holzweg sich befindet, hat hier ein Zitat von der ehemaligen Supreme Court Richterin Ruth Bader Ginsburg zitiert. Und hat da drin aber also es geht hier um Abtreibung und weil es um Abtreibung geht, ist hier natürlich von Frauen die Rede. Und das haben sie ja ersetzt durch Personen. Personen, People. Also die Entscheidung, ob man ein Kind bekommen sollte, in dem Leben einer Person, schreiben die Ja, das hier. ist Und nett, diesmal dass du das natürlich in dem geändert Leben hast. einer Frau. Fühle ich mich gleich mehr inkludiert. Genau. Wahnsinn. Die Entscheidung für Personen. Und wenn sie die nicht treffen können, die Entscheidung, dann sind sie angeblich keine vollwertigen Menschen. Ja, kann man von halten, was man will, aber ich meine, es ist eindeutig auf Frauen bezogen und es ist ein Zitat. Und ja, was soll das bringen, da Personen einzutragen? Aber das will die Sekte nun mal so, es gehört halt dazu. Und da die American Civil Liberties Union, also für Bürgerrechte, quasi Union für Bürgerrechte, weil die ja, das müsste wahrscheinlich BürgerInnenrechte, das ist wahrscheinlich auf Deutsch dann jetzt mittlerweile. Da habe Und ich die nicht haben ja drauf früher mal geachtet. alle möglichen Leute verteidigt, auch Leute, wo man in Deutschland sagen würde, so, hinter die stellen wir uns auf gar keinen Fall, aber halt nach amerikanischen Vorstellungen von Bürgerrechten haben die das halt wirklich durchgezogen, was man dann Man halt auch schon könnte nachvollziehen praktisch kann. sagen, sie haben einen Aklu-Hut auf. Könnte man sagen, ja. Aklu-Hut, ja. Es gibt eine Ja. neue Hochrechnung auf der ARD. 24,6% für die Union, 25,2% für die SPD. Die SPD scheint sich hier also ein bisschen nach vorne zu schieben. Der Rest ist fast unverändert. Was natürlich auch bedeutet, dass die SPD jetzt zwei Sitze mehr hätte nach dieser Hochrechnung als die Union. Also die Kanzlerpartei wäre in dem Fall. Wenn sie eine Koalition finden. Ja, Komisch, das dafür, dass die ist Leute halt. einen Wechsel wollten, also einen Politikwechsel, ist da alles ganz schön alles beim Alten geblieben, ne? Sich da Ja, im zum Glück Endeffekt, scheinbar also ziemlich wenig verschoben. die Wo die Linke Leute hat gesagt haben, naja. verloren, die FDP hat ein bisschen gewonnen. Also so richtig überzeugend finde ich es nicht. Ne. Ja, apropos die Linke hat verloren. Ich sehe hier gerade einen Screenshot von der Wählerwanderung zur AfD und Oh. es führen sämtliche Pfeile weg von der AfD, also zur Union. Die Union hat bekommen von der AfD, die SPD hat bekommen von der AfD, Die FDP hat bekommen von der AfD, die Grünen haben bekommen sogar von der AfD, die Nichtwähler haben bekommen von der AfD und andere Parteien haben auch bekommen von der AfD. Aber es gibt eine Ausnahme und zwar von den Linken. Da hat die AfD 100.000 Stimmen Wählerwanderung von den Linken zur AfD. Also Gewinne, Verluste für die momentane Hochrechnung der ARD wären minus 8,4% für die Union, plus 4,7% für die SPD, minus 1,8% für die FDP, plus 0,9%, Entschuldigung, minus 1,8% für die AfD, plus 0,9% für die FDP, minus 4,2% für die Linke und plus 5,4% für die Grünen. Die sonstigen haben 3,4% in ihrer Gesamtheit dazu gewonnen. Das ist natürlich trotzdem immer noch ein Anstieg von den Grünen. Da ist ja der Systemwechsel eigentlich zu verorten, den Mamon eben meinte, oder dieser Wunsch nach dem Systemwechsel. Dafür sind 5,4% halt deutlich zu wenig, vor allem wenn man bedenkt, wie hoch die Anfang des Jahres und Mitte des Jahres noch gehandelt wurden. Als neue Regierungspartei etc. pp. Also als neue regierungsführende Partei sozusagen. Kanzlerpartei, ja. Kanzlerinnenpartei schon. Ja, diese Geschichte hier ist auf jeden Fall wegen dieser Wiesbar. Das war ja vor ein paar Monaten irgendwie. Oder hat es ja erst gehießen, das sei irgendwie so eine Desinformationskampagne. Da hätte irgendwie. Vielleicht sagst du nochmal dazu, was Wiesbar ist. Weil, ja, das war in Amerika irgendwie und da gab es ja dann so ein virales Video, wo sich eine beschwert hat, dass da ein Mann in der Frauenabteilung von dieser Geschichte da war, also von diesem, ja, wie übersetzt man das? Das ist Saunalandschaft oder so. Ja, und wenn man ihn angesprochen hat, hat er gesagt, ich bin eine Lady oder was? Nee. Ja, und ja, so ähnlich, da gab es dann über mehrere Tage ja, diverse Proteste mit Gewaltausschreitungen gegen die Protestierenden und so. Und das hat ja erst gehießen, das wäre nur irgendwie angezettelt gewesen oder so, aber auf jeden Fall suchen sie da jetzt wohl diese Person hier in dem Zusammenhang damit, die das wohl gewesen sein soll, die sich da verirrt hat. Trompetti, oder wer ist das? Hey! Hey! Erinnert mich so ein bisschen an den. Hey! Oder ein Nachbar von uns, kann das auch sein. Man kann viel, mit vielen Dingen Witze machen, aber nicht mit dem heiligen Tom. Der ist für unsere Sünden gestorben. Keiner hat mir geglaubt. Zu Besuch im Berner Männerhaus. Genau, das ist von der Neuen Zürcher Zeitung. Die beschreiben mir halt die Stories von drei Männern aus dem Berner Männerhaus. Und ja, es ist heftig auf jeden Fall und passiert halt Männern natürlich auch. Also in diesem Fall ist es jetzt weniger Schlägerei, aber schon so Sachen, dass man die Kinder auf jeden Fall auch schlägt, also die Mütter. Und richtig schlecht behandelt und so und als Druckmittel einsetzt und alles Mögliche. Oder den Männern halt eben einredet, dass sie irgendwie verrückt werden oder so. Und die haben halt, also der eine zumindest hatte auch, war länger krank und so, hat auch nichts verdient. Und die Frau hat dann quasi das Geld reingebracht und hat ihn dann halt total irgendwie terrorisiert, dass er es irgendwie absichtlich machen würde oder so, sich verletzen, dass er dann nicht arbeiten kann oder solche Sachen. Oder der andere berichtet hier von kompletten Aushorchen von sämtlichen Social-Media-Sachen und so, wie so ein Tribunal von Anrufen den ganzen Tag auf der Arbeit und überall. Und ja, das ist, glaube ich, auch passiert auf jeden Fall öfter, als man denkt, so Verrückte. Und da gibt es hier in Bern so ein Männerhaus, was auf jeden Fall was anderes ist, wie diese Obdachlosenunterkünfte, die ja immer gerne herangezogen werden, so nach dem Motto, ja, hier gibt's doch was. Das war ja damals auch bei der Anfrage von der FDP-Fraktion in Nordrhein-Westfalen so, dass sie dann damals noch die rot-grüne Landesregierung von Nordrhein-Westfalen gesagt hat, so, ja, hier gibt's doch Obdachlosenunterkünfte, so, da können die doch hingehen. Das ist alles prima. Diese Obdachlosenunterkünfte sind halt, wo sich Leute da betrinken, beklauen und was weiß ich nicht was. Und Ja, das ist so die Alternative für die Männer, stimmt schon. ja, Oder beim das ist Kumpel oder so, ne? dieses Berner Männerhaus auf jeden Fall nicht. Und sowas ist auf jeden Fall wichtig, dass es gibt. Und es sollte auf jeden Fall weiter ausgebaut werden, bin ich der Meinung. Ich hatte das erst so verstanden, dass die sozusagen schlecht mit den Leuten umgehen oder so. Aber das ist dann schon eine richtige Zufluchtsstätte für Ja, Schläfte, ja? Okay. ja. Ja, und die Leute berichten natürlich auch immer wieder davon, dass sie in diesem ganzen System halt häufig auf der falschen Seite gelandet sind. Ja, also, dass man da dann halt von ausgeht, wenn so einer irgendwie 2 Meter groß ist, ja, dass dem eine Frau quasi nichts haben kann, weil die ja eine kleine Maus ist. Und mit anderen Worten, das muss dann halt von dem ausgehen oder so, Ja, ne? die wissen alle nicht, was lange Fingernägel bewirken können, aber gut. Ja, oder dieser Psychoterror halt vor allen Dingen, ne? Das ist ja das Ding. Ja. Und dann gegen die Kinder auch, ne? Also das ist eigentlich so das Hauptding, dass sie jetzt gegen die Männer wirklich gewalttätig waren, habe ich jetzt hier nicht gelesen, aber gegen die Kinder ganz viel. Jetzt in diesen 3 Beispielen auf jeden Fall. Ja, und dann anschließend über die Kinder, aber ja, das ist ja auch in den Inklusive Drohungen, deswegen die Männer hoffentlich Sachen nicht gehen, wie angeblich, ne? Das den sind. Schlaf verhindern, dass die Kinder schlafen können und so, dass sie richtig halt kaputt sind, auch nach der Trennung noch und so, die Kinder halt eben dann benutzen und da halt eben dann auch das alles umdrehen und dann irgendwie meinen, so nach dem Motto, die würden sich nicht kümmern oder so. Das eine Beispiel war hier irgendwie Kinder früher vorbeigebracht als eigentlich abgemacht und dann irgendwie gesagt, ja, er war ja gar nicht da und so, um dann damit wieder irgendwas zu erreichen. Na, so nach dem Motto, das hält sich ja hier nicht an Absprachen, obwohl man es selber eigentlich gemacht hat. Und der eine hat dann auch den Fehler begangen, seine ursprüngliche Anzeige wieder zurückzuziehen, weil die ihm dann irgendwie wieder Honig ums Maul geschmiert hat. Weil er gedacht hat, hätte sich geändert. Und wenn man das einmal gemacht hat, mit dieser Anzeige zurückziehen, ist halt auch wieder schwierig. Also sie schreiben hier, das bezieht sich ja auf die Schweiz. Und da ist das dann wohl so, dass man das dann auch nicht wieder herrichten kann, also diese Anzeige halt nicht wieder stellen kann für die Sache. Müsste dann schon eine neue Straftat sein, sozusagen, ja. Kann mir vorstellen. Ich hätte hier noch eine Horrorstory zwischendrin für euch. Eine Hochrechnung der ARD. Grüne Also, 22,5%. SPD das 21,9%. Mecklenburg-Vorpommern oder was? Nee, Berlin. Okay. SPD 21,9%. CDU 16,1%. Linke 14,2%. FDP 7,6%, AfD 6,8%, was mehr als eine Halbierung ihres Ergebnisses bedeutet. Und die sonstigen 10,9%. Die Grünen haben in Berlin nach der Hochrechnung 7,3% zugelegt. Also ich weiß nicht, wie man der Stadt noch helfen soll. Ich würde eigentlich am liebsten eine Mauer drumherum bauen Ja, und das sie kenne ich sich jetzt. selber überlassen. Das ist Und als wirklich. nächstes bestätigen Sie noch die Enteignungsregel Ja, da oder sowas. natürlich, das kommt dann jetzt alles. Das ist ja jetzt Jo. legitimiert dadurch, dass SPD und Grüne dazu gewonnen haben und die Linke nur leicht verloren. Die Berliner sind Ja. offensichtlich mit dem Unsinn zufrieden. Und können, wenn, also Rot-Grün reicht so gerade nicht, ist genau einen unter der absoluten Mehrheit. Also sie bräuchten die Linke oder die FDP oder die AfD oder die CDU eine dazu. Dementsprechend schauen wir mal, wie Berlin ausgeht. Ja, der Spiegel hat hier nochmal so ein Ding, ist ein Bezahlartikel, den konnte ich auch nicht, leider nicht lesen. So ein Ding nochmal rausgehauen, wo es um den Luke Mockridge geht, der ja angeblich seine Ex-Freundin mal irgendwie bedrängt, vergewaltigt hat oder so. Das Ganze ist ja juristisch bereits Nee, ja, hinfällig. eigentlich nicht angeblich, sondern tatsächlich, was ja niemand bestreitet, ist, dass er einfach nur was gesagt hat. Was anderes behauptet ja niemand. Und ja, also insofern ist das, was sie hier schreiben, warf ihm vor, sie vergewaltigt zu haben, schon mal falsch, hat sie nicht vorgeworfen. Und ja, aber Da muss doch daraus. irgendwie doch auch eine Nötigung oder sowas mindestens behauptet worden sein, sonst können sie doch keine Aber es wird Anzeige halt immer machen. weiter hochgejazzt, ne? Das ist ja gerade das Ding. Sie probieren es ja halt seit etlichen Zeiten und die Frau Katrin Müller, sehe ich jetzt gerade erst, dass die dafür verantwortlich ist. Das ist ja die Dame, die auch in diesem wunderbaren, fantastischen Spiegelartikel da Journalismus auf dem irgendwas wird ja dran sein Level gemacht hat, wo sie da ja gesagt hat, so ja, es gibt Männerrechtler, es gibt Incels und so, weil die können sich ja nicht entscheiden, wie sie sich nennen sollen. Ne? Das war ja dieses Ding so nach dem Motto, ja, hier, das ist alles eins, ne? Das sind alles dieselben Menschen, die wollen alle dasselbe, die sagen alle dasselbe, die sind gleich. Aber diese ganzen verschiedenen Namen, die es da gibt, ne, Männerrechtler, Incels und so weiter, das ist, weil die ja nicht wissen, wie sie sich nennen sollen. Vor allem MGTOW, Insel und Männerrechtler, da ist halt schon ein großer Unterschied zwischen den verschiedenen Ja, und Gruppen. Pickup Also, Artist kommt natürlich auch noch mit Pick dazu, ne? ja, Also. Pickup Artists auch noch. Also, ja, also, oder Money Twitter. Pickup Artists sind jetzt in Money Twitter weitergewachsen, aus irgendwelchen Gründen, die niemand versteht. Ist das Also, so? ja, weil sie nicht mehr Pickup Artists heißen wollen, vielleicht nur, ne? Ja, Aber nee, jetzt also. so Findom oder was? Nein, nein, das war so, dass irgendwann sich die Genau. Leute gesagt haben, Mädels treffen ist nicht genug, du musst auch finanziell was reißen und dann irgendwie alles selbstständig werden und sich gegenseitig Guides abkaufen, wie man viele Twitter-Follower bekommt oder so. Also Rollo Tomasi plus, keine Ahnung, irgendein Börsenguru. Ja, genau. Die Tomasi Buffett-Sekte. Ja, Ja. ist das hier doch wohl so eine Art Verdachtsberichterstattung, oder wie heißt das dann, ne? Was sie hier machen, das hast du bei irgendwelchen Ja. Freunden rumgefragt und irgendwelche Aussagen Leute anderer Frauen, interviewt, das den Bild eines Mannes, Nachbarn. der sich nicht im Griff Ja, hat. Ja, das Bild eines klar, Mannes. Also Aussagen anderer Frauen. die Artikel von Frau Müller zeichnen das Bild einer Journalistin, die Bullshit schreibt, sage ich dazu. Also unmöglich finde ich auf jeden Fall auch, dass sie jetzt tatsächlich seine Shows fürs nächste Jahr dann auch nochmal gecancelt haben. Oder er die gecancelt, wie auch immer. Ne? Man gibt sich da so einmütig oder so. Weil das sieht ja schon ein Schuldeingeständnis aus. Das ist doch falsch, das ist doch dumm. Finde ich nicht gut. Einfach weitermachen und schön lustig sein dabei. Das ist doch eine Frechheit, sowas. Ja, hier habe ich ehrlich gesagt gar nicht so tief reingelesen, weil ich meine, dieser Vorwurf, dass männlichen Sachen verteufelt werden oder das Männliche, die Männer selber, das ist ja nicht neu und also die Beispiele dafür, die sind mir doch vertraut, denke ich mal. Ich bin nur der Meinung, dass das eben auch nicht unbedingt so der Fall ist. Der Arne hatte dann noch einen ganz guten Leserbrief zu bekommen, der eigentlich nochmal so ein Statement dazu abgelassen hat, dass das Männliche oder die männlichen Eigenschaften und so weiter sehr wohl abgefragt werden und die Männer auch nicht aus ihren Rollen da rausgelassen werden. Nicht die Bohne. Und insofern das Männliche praktisch nicht verteufelt wird, sondern eingefordert wird massiv, aber eben nur von den Männern. Und sowas wie Vereinbarkeit von Ja, Familie und hier geht Beruf es spielt jetzt natürlich keine Rolle größtenteils dabei. um irgendwelche konkreten Dinge mit von wegen, und dann haben sie mir gesagt, ich soll eine Frau einstellen, na, obwohl andere Leute vielleicht auch so Ja, ist qualifiziert doch auch eine sind. Form von Männlichkeit. Das männliche Kümmerinstinkt wird da angesprochen. Ne? Dieser Gentleman-Effekt zum Beispiel. Also Ja, es wird und explizit Männlichkeit eingefordert, männliche Eigenschaften hier, schützt die natürlich. Frauen und dies und jenes. Ne? Das ist doch Deswegen. der Gag, dass auf der einen Seite diese Zivilgesellschaft verlangt diesen ganzen Unsinn und auf der anderen Seite, wenn du eine Frau triffst, dann möchte die genau diese Sachen von dir, nämlich Schutz, Versorgung etc. pp. Jemand zum Festhalten, bla bla bla, dieser ganze Kram. Ja, Und sieht doch auch eingefordert mehr, wenn ihm diesen gesagt wird, er soll eine Spagat Frau kann einstellen, keiner ist das doch so machen. ähnlich, oder nicht? Finde ich. Das ist auch so ein Schutzinstinkt. Also zumindest ist das eine diskutable These, finde ich, die man mal, ja, solchen Sachen wie eben diesen männlichen Eigenschaften hier unterlegen könnte oder so. Den Leserbrief dabei, Arne Hoffmann auf Genderama kann ich dazu noch mal empfehlen. Hat das sehr gut dargelegt. Oh, ja. Wir haben hier wieder die neue Zürcher Zeitung zwischen Reha und Klapsmühle. Deutschland hat die Qual der Wahl. Die Bundesrepublik sei besser geworden, behauptet Armin Laschet. Das stimmt nicht. Sie ist heute so umständlich und träge, so müde und satt wie jene Union, die das Land seit 16 Jahren regiert. Eigentlich gehören CDU und CSU deshalb in die Opposition, aber die Alternativen sind zum Teil beängstigend. Da hat er durchaus recht, auch wenn wir inzwischen in der glücklichen Lage sind, dass die schlimmste von allen Alternativen laut den Hochrechnungen wohl eher nicht passiert. Aber auch so ist es natürlich kein idealer Zustand, dass man eigentlich keinen wählen will von diesen ganzen Leuten, die eine Chance auf die Regierungsbildung haben. Gewiss, bürgerlich ist heute ein Gummibegriff. Es gibt Menschen, die nicht für ihren eigenen Unterhalt sorgen können und sich dennoch für bürgerlich halten. Oder Menschen, die nicht unfallfrei mit Messer und Gabel essen können. Ungeachtet solcher Begriffsverwirrung gibt es natürlich doch noch ein deutsches Bürgertum. Und das sind jene rund 15 Millionen wertschöpferisch tätigen, also nicht im Staatsdienst arbeitenden Nettosteuerzahler, die das Land finanzieren. Diese tatsächlich bedrohte Minderheit muss so hohe Steuern und Sozialabgaben bezahlen wie in keinem anderen Land der Welt. Und das verdanken sie nicht einer linken, sondern einer unionsgeführten Regierung. Das Versagen von CDU und CSU ließe sich auf viele Zeitungsseiten beschreiben. Bürger und Unternehmen ächzen in Deutschland unter einer beispiellosen Regulierungswut. Und die Regulierer selbst arbeiten oft noch mit Papier und Fax. Statt die dringend benötigten ausländischen Fachkräfte in das kinderarme und überalterte Land zu holen, hat die Regierung zugeschaut, wie im Zuge eines temporären staatlichen Kontrollverlusts Millionen meist ungebildeter männlicher Migranten ins Land kamen. Wir schaffen das, hat Merkel gesagt. Es sollte eine Verheißung sein, es war ein Mene Tekel. Und dann geht es natürlich auch noch darum, dass Deutschland deutlich schlechter dasteht, als alle Leute außenrum glauben, wirtschaftlich. Dass wir ein wirtschaftlicher Scheinriese sind. Das Worst-Case-Szenario, man kann es nicht freundlicher formulieren, wäre ein rot-grün-dunkelrotes Bündnis aus SPD, Grünen und Linkspartei. Sollte es für so ein Trio reichen, dann wird der Druck der Basis aus allen drei Parteien gewaltig sein, die historische Chance auf einen grundlegenden Politikwechsel nicht verstreichen zu lassen. Die Republik würde in Folge ein wahres Festival an Steuererhöhung, planwirtschaftlicher Regulierung und autoritärer Gesellschaftspolitik erleben. Mit großzügigen Zuwendungen an staatsnahe linke Vereine und Gruppierungen und Kampfansagen an alle, die unter liberaler oder konservativer Flagge segeln. So erfreulich die Offenheit dieser Wahl für den Souverän eigentlich ist, so wenig überzeugend sind die Bündnisse, die das Land in den nächsten 4 Jahren regieren könnten. Mit Kevin Kühnert gesprochen, die einen gehören eigentlich in die Reha und die anderen haben mitunter politische Vorstellungen aus der Klapsmühle. Ja. Westfernsehen. Das mit dem Scheinriesen leuchtet mir ehrlich gesagt nicht ganz ein, aber ansonsten ganz interessant. Also, hat er das noch irgendwie begründet, warum Deutschland ein Scheinriese wäre? Ich meine, wir haben ziemlich viele produzierende Industrien, das ist also im Vergleich mit Ländern wie Spanien oder so, stehen wir natürlich deutlich besser da. Klar, China sind einfach durch die Menge und so weiter, können die viel mehr machen, aber trotzdem, Scheinriese, weiß ich nicht genau. Ich will gerade mal schauen. Ja, das stimmt. Naja, gut. Ist nicht schlimm, kann ich noch Deutschland ist in den vergangenen 16 Jahren nicht besser geworden, wie Laschet behauptet. Es ist umständlich und träge geworden, so müde und satt wie jene beiden Parteien, die es schon so lange prägen, Scheinriesen allesamt. Und das würde ich schon sehen. Also wir so richtig Bewegung ist ja nicht da eigentlich. In unserem Land. Das stimmt, dass es Rückbildung ist. Ja, Rückbildung und irgendwie Umbildung oder so, aber wenig neue, innovative Sachen. Stimmt schon. Zumindest nicht in so ganz großem Stil oder so. Ne? So ein Transrapid zum Beispiel hätte sein können. Ja, Laschet gibt seinen Stimmzettel so ab, dass seine Stimme aber erkennbar ist. Ja, das ist so Absicht, oder nicht? Natürlich ist das Absicht, aber ich meine, was der Herr... Ich hab mich gewählt und mich. Was der Herr Röpke hier zeigt, ist ja richtig. Ne? Also das ist eigentlich nicht in Ordnung, also auch vom Gesetz her. Der Wahlverstand hat einen Wähler zurückzuweisen, der seinen Stimmzettel so gefaltet hat, dass seine Stimmabgabe erkennbar ist. Die Wahl ist geheim. Das ist halt, glauben ja viele Leute, dass man sich das aussuchen kann, dass das so eine Art, ja, wenn du willst, ist es auch geheim. Aber das ist leider nicht so. Da steht halt drin, die Wahl ist geheim. Punkt. Ne? Also, stark, Armin. Und, also, ja, und das ist wieder so ein Ding. Ich habe halt eben dazu gewitzelt, dass, ja, oder mehr oder weniger gewitzelt, dass er ja im Endeffekt die Merkel, das Erbe von der Merkel jetzt schon antritt, ne? Weil so Auf Bogen würde ich sagen. dieses Ding von wegen, ja, ist eigentlich falsch, aber haben wir jetzt so gemacht, jetzt ist es halt nun mal so, ne? Das hat er noch nicht mal geschafft. Also schon mit dem Ja. Zettel an der Urne geht es auch schon los mit, ja, soll eigentlich nicht, können wir eigentlich nicht, aber haben wir jetzt so gemacht und kann jetzt keiner mehr ändern und deswegen ist es jetzt halt so. Stimmt natürlich auch wieder, ja. Also klar, Da dass mich das eine jetzt Sache. kein Riesenskandal ist, ist mir klar, aber ich finde es halt sinnbildlich. Es ist so sinnbildlich für diese ganze CDU, für die ganze Merkel-Ära Ein bisschen eigentlich. trottelig, ne? Der Kohl hat ja auch Ja. jeden Fettnapf mitgenommen, hat man gesagt damals. Was ich interessanter fand, ist, dass du auf dem Foto sehen konntest, dass das Vorhängeschloss an der Urne gar nicht zu war. Das war offen. Alle wird lustig hin und her getauscht. Das fand ich viel interessanter eigentlich als diesen dummen Zettel. Ich meine, das ist ja auch nach Wahlrecht gelaufen. Normalerweise ist es so, wenn das jemand sieht und sie ihn daran hindern können, den Zettel einzuwerfen, dann hindern sie ihn daran, den Zettel einzuwerfen. Ist der Zettel aber bereits eingeworfen, wird er nicht wieder rausgeholt. Also, ja. Das kann man ja auch nicht, vielleicht nicht mehr unterscheiden oder so. Das ist ja auch nachvollziehbar. Naja. Abel, lies mal vor. Ich doch nicht. Es ist ärgerlich, dass es im Wahllokale gibt, in denen derzeit nicht gewählt werden kann, weil der Wahlzettelnachschub durch den Marathon nicht durchkommt. Trotz dieses Umstandes bitte ich allen zu warten oder wiederzukommen, um zu wählen. Es geht um unser Land. Sebastian. Ja, so Wahlbeteiligung war Bezirk. hoch dann oder was, ja, wahrscheinlich. Könnte man Nee, daraus das lesen. Problem war, dass in Berlin halt zum gleichen Zeitpunkt wie der Bundestags- und die Ja. Abgeordnetenhauswahl noch der Marathon stattfinden musste. Wie Ach der so, aber König das in ist. Gelb hier unten drunter auch fragt, wer ist auf die Idee gekommen, einen Marathon am Wahltag Das abzuhalten? Mietending wurde doch aber auch heute, glaube ich, entschieden, ne? Ich Also, glaube die hören schon, doch so. ja. So. Da war das Ziemlich. Volksbegehren Nicht, dass sie jetzt. Langeweile kriegen dann in Berlin. Nee. So, wahltechnisch. Es ist wirklich, also dass auch den Leuten nicht klar ist, dass das einfach eine Behinderung. Ich meine, was ist denn, wenn Oma Meier irgendwie auf der rechten Seite von der Straße wohnt und das Wahllokal ist irgendwo auf der linken Seite der Straße und da ist dieser Marathon. Was macht Oma Meier denn dann? Warten, bis gerade keiner von den Jungs vorbeiläuft oder was und dann schnell rübersprinten oder wie? Ich verstehe wirklich nicht, wie man, weil das ist ja auch noch, das ist ja ein Kreis, also soweit ich gesehen habe, ist die Strecke, die Leute laufen, halt praktisch eine Kreisstrecke. Das heißt, du hast den Innen- und einen Außenbezirk von Berlin. Ich weiß nicht, haben die Wahldinger dann so gelegt, dass Ja, die aber ganz Leute. im Ernst, was bedeutet Wahlzettelnachschub? Also, ich meine, du Ja, hast stimmt. eine Wahl, du bringst diese Zettel dahin, es ist morgens und dann läuft das da den Tag über. Ja, ich wollte ja auch eigentlich morgens bringen, aber dann bin ich noch beim Heini auf zwei Bier Mach doch ein paar stecken auf geblieben, denn ich hätte noch Kopierern einen Döner gebraucht. Das ab. Ich war habe dann vor ein allen Dingen bisschen auch. Ich habe später. auch so Sachen gehört, dass sie auch teilweise die Zettel von dem falschen Bezirk da hatten, weil das ja je nach Bezirk natürlich auch unterschiedliche Kandidaten sind und so. Und dann haben die ja auch noch so eine Bezirksvertretung. Natürlich, also Man halt. hat ja auch gehört, dass in Göttingen irgendwie falsch gedruckte Wahlzettel unterwegs waren. Also es wurde wieder wirklich. Ja. Oh, jetzt kommen wir in eine Gegend, die gefährlich ist. Das ist Weil ähnlich wie in eigentlich South dürfen wir auf Park. YouTube nichts dazu erzählen, dass die Wahlen falsch oder fehlerhaft gelaufen sind bis Mittwoch. Ist ja nicht, ist ja gefunden worden, oder was? Ja, dann Und stoppt Strafverfahren bitte eingeleitet. jetzt unseren Stream und hört euch den Rest am Mittwoch an. Ja, also hier geht es also Wahlunterlagen ist hier, also ist zwar nicht richtig falsch, aber bringt so ein bisschen. Habe ich auch erst anders verstanden. Es geht im Endeffekt um Wahlbenachrichtigungen, ne? Also halt die Nee, Wahlbenachrichtigungskarten, mit denen cool. man ja in vielen Bereichen, also bei mir in Niedersachsen ist es zumindest bisher immer so gewesen, dass man mit der Wahlbenachrichtigung halt wählen gehen kann und im Regelfall ja dann auch niemand einen nach dem Ausweis fragt, weil die Leute dann davon ausgehen, wenn man diese Benachrichtigungskarte in der Hand hat, dass man dann auch die Person ist. Zumal ja, wenn jetzt zwei verschiedene Leute also wenn jetzt einer mit der Benachrichtigungskarte kommt und dann die Person nochmal mit einem mit einem Ausweis kommt, dann würde das ja auch auffallen, dass man da nochmal probiert zu wählen. Und ja, dann würde das Ja, und ja du kannst auch auffallen. ohne Also. Wahlkarte, ohne Wahlbenachrichtigung kannst du ja auch wählen. Aber wenn du jetzt nicht vergessen hast, dann hast du nur einen Ausweis dabei, dann lassen sie sich ja auch wählen. Weil es ja dann eben auch auf der Liste dann sozusagen ist ja Ja, abgehakt, eben genau. einmal, das weiß Also man auch. insofern weiß ich nicht so ganz, was man sich davon verspricht. Vielleicht einfach nur irgendwie Sand ins Getriebe oder so für Leute, die es nicht mitbekommen, wann die Wahl ist oder keine Der Ahnung. Postbote so, Aber boah, was ich ey, auf an jeden Fall jedem auch, Haushalt? Nee, echt was nicht. ich auf jeden Fall auch kenne aus unserem hannoveranischen linken Viertel, was sich da Linden nennt, dass auf jeden Fall bei Leuten, die ich da kenne, die da wohnen, das schon häufiger so gewesen ist, dass die irgendwelche Zettel im Briefkasten hatten, wo dann drauf stand, ja, hier, die Wahl ist verlegt, die ist jetzt an einem anderen Tag oder so. Das ist übrigens natürlich strafbar, ne? Also, ich weiß nicht, Wahlvereitelung oder wie sich das nennt, also den Leuten irgendwie glaubhaft machen, dass ja irgendwelche Dinge da stimmen, die eigentlich nicht stimmen, um dann dazu zu kriegen, die Leute, dass sie da falsch abstimmen. Nicht so, wie sie wollen oder das, den Termin verpassen oder so. Das ist natürlich auch nicht erlaubt. Das ist natürlich auch illegal, also auch strafrechtlich relevant. Und auch bei diesen Witzen, die ja teilweise rumgehen, so nach dem Motto, ja, dann schreib am besten noch drauf, dass du wirklich AfD haben möchtest oder so. Oder mach nochmal zwei Kreuze mehr oder solche Dinge, was sie da teilweise irgendwie sagen. Leuten, was ja dann auch zur Ungültigkeit von dem Zettel führen würde, das ist natürlich auch illegal. Ne? Also das wird ja manchmal auch so, haha, witzig, witzig, irgendwie verteilt, aber da darf man wirklich ja, den Witz nicht mitmachen, weil das ja, Nee, so ordentliche Vorgänge. kann man Ja. natürlich jetzt sagen, so ja, wenn die Leute so dumm sind oder so, Sind aber die Dinge. trotzdem, also es gehört sich einfach nicht. Ja. Ja, der Pegasus, ein Staatstrojaner, steht immer wieder in der Kritik. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass auch das BKA zu den Kunden der israelischen NSO-Gruppe zählt und deren Trojaner Pegasus einsetzt. Ja, das hatte ich auch wohl, ist mir so begegnet, auch als Meldung. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die wir eigentlich schon kennen von anderen Gerichtsverfahren vom Verfassungsgericht, sieht das als Verstoß gegen Grundrechte und fordert eine Überprüfung durch den Ja, in Bundesdatenschutzbeauftragten. Ja, ganz vielen das geht wohl Anführungsstrichen jetzt. würde ich die setzen, ne, für Freiheitsrechte. Das ist halt Ja, genau. diese Gruppe, die eigentlich mit Freiheitsrechten überhaupt nichts am Hut hat. Die heißt so Gesellschaft für Freiheitsrechte, ja. Die wollte da die Namenszucht dann Wo ja bei der angeblich Sprachdiskussion. die eine von denen ja mal, das hat der Danisch ja mal mit so einem Bild auch belegt, dass sie da mal eine Mitarbeiterin von der Frau Bär war, von der Ich brauche Verfassungsrichterin. das noch. Und hat ja dann so ein bisschen gemutmaßt, dass diese Gesellschaft für Freiheitsrechte und die Bär sich da gegenseitig die Sachen zuschieben. Also die Freiheitsrechtegesellschaft führt Klage, damit die Bär dann was entscheiden kann. Und dann wird es halt Gesetz, ohne dass da jemand drüber abgestimmt hat oder so. Das war so ein bisschen die Argumentation von Herrn Danisch. Ja, und ich kann mir einfach vorstellen, dass diese Gesellschaft für Freiheitsrechte vielleicht auch mal ab und zu was anderes macht, eben, als sich um irgendwelche Gender-Sachen am Verfassungsgericht zu bemühen. Und das scheint jetzt eine so eine Sache. Ich Naja, meine, in diesem Fall, sie ich haben kann dir jetzt, genau sie sagen, warum die das fordern eine stört. Überprüfung. Ich kann Ich dir sagen, meine, das warum ist die ja auch das schon nicht stört. Da steht ja da gewalt, ne? drin, warum die das stört. Da drin steht ja, oh, es richtet sich gegen Aktivisten und es richtet sich Also. gegen Journalisten und so weiter und so fort. Das ist der Grund, warum die das stört. Weil sie davon selber natürlich bedroht sind, dass irgendwelche Leute dann da irgendwie rausfinden, was sie da vielleicht für Netzwerke betreiben oder so. Oder wer da vielleicht irgendwie denen da Geld gibt oder irgendwelchen Leuten, die sie gut finden oder so oder keine Ahnung, irgendwelche Sachen. Das ist natürlich schlecht, ne? Das geht ja nicht. Und deswegen hat Frau Köver hier, das war ja auch die den ersten, die erste Erwähnung von Gamergate in Deutschland gemacht hat, die ihre Masterarbeit über Geschlechterrollen bei Buffy im Bann der Dämonen geschrieben hat. Ja, die intersektional-feministische Perspektive für Netzpolitik.org. Ich hatte schon fast gedacht, genau, dass sie jetzt Politik einen vernünftigen Artikel schreibt, aber scheinbar ist es dann wieder nur so eine Kooperation oder so, wa? Ja, es ist falsch, wenn es die Falsche trifft. Dann ist es falsch. Ja, ja. Ne, das ist das übliche Spiel. Die stören sich ja hier nicht daran, dass sie damit irgendwie die AfD verfolgen oder so. Wenn die das machen würden, dann würden sie es wahrscheinlich beklatschen und sagen, na endlich. Und jeden, der sagt, das ist ja, das BKA, als, was macht denn ihr als radikalisierten Demokratiefeind hinstellen oder so. Propaganda, genau. Introduction to Propaganda in Anime und Manga. Ihr werdet es nicht glauben, aber eure Kinder werden schon von jungem Alter an ganz harter Propaganda ausgesetzt und die Japaner machen ganz vorne mit. Das ist ja ein Artikel von Lukas de Reuter auf Anime Feminist. Anime Feminist. Wir wissen also, worum es geht. Ist ganz schlimm, weil die Japaner sind nämlich so doof, die idolisieren immer noch ihre Samurai und deren direkte Nachfolger sind ja Polizisten. Ergo, deshalb mögen Japaner Polizisten und haben in ihren Mangas ganz viele Polizisten und Ordnungshüter und auch Superhelden und Ähnliches, die praktisch Polizeiaufgaben übernehmen. Und damit werdet ihr alle gebrainwashed. Das ist alles nur dazu da, damit ihr eurer Polizei vertraut, obwohl die halt eigentlich euch umbringen. Und ich dachte also eigentlich ist doch Paw Patrol ist doch dafür zuständig. Ja. Über Paw Patrol, da wird ja auch ständig gesagt, es sei Propaganda. Haben sie sich jetzt mit den Animes zusammengetan, ja. Ich gehe davon aus. Direkt nach Paw Patrol kommen Grizzly und die Lemminge. Ja, die sind richtig lustig. Das kann ich nur empfehlen. Gibt es dann bald ein Crossover? Paw Patrol mit großen... Das glaube ich, dass Grizzly sich dazu herablässt. Paw Patrol mit großen Anime-Titties, ja. Warum nicht? Oh, okay. Spaß mit groß und klein. Ja. Okay. For further clarity on how media has gone on to build and glorify the myth of the samurai, check out this stellar piece on how samurai are actively being reimagined by conservative actors to fit national and imperialist ideologies and how the game Ghost of Tsushima plays into this revisionism. Also, Ghost of Tsushima hassen die ja ganz schrecklich, die Social Justice Warrior, einfach aus dem Grund, weil es zur gleichen Zeit rauskam wie hier dieses, wie heißt's? Oh Gott. Ich hab's schon vergessen. Last of Us? Ja, genau. Last of Us 2. Und dem halt das in ihrer Meinung zustehende Spotlight gestohlen hat. Deswegen musste es hier halt auch noch rein. Ja, wie gesagt, und von den Samurai kommen dann die Detektive und von den Detektiven kommen die Polizisten und das ist alles ganz schrecklich und andere Leute, die halt für Defund the Police sind und so, die prangern das an, die prangern das an und das positive Beispiel, das am Ende noch kommt, ist die Serie One Piece, weil da die Protagonisten ganz klar einen Kampf gegen die allgegenwärtige Marinebehörde. Ich dachte, das wäre sowas mit Rumgeschrei und die Leute hauen sich ständig One Piece. Ich habe das nicht gesehen, aber das, was ich an Bildern davon gesehen habe, hat mich jetzt nicht an eine tiefschürfende Gesellschaftskritik über Gewaltenteilung und Gewaltmonopol denken lassen, ganz ehrlich. Ja. A socially conscious media consumer can also keep in mind the kinds of media they turn to for comfort and enjoyment. There are numerous reasons to be worried about the state of the world right now, and it's understandable to want to run to morally simplest stories that offer assurance that things will be okay, and they always have been. These stories tend to instill this feeling by offering a defense of current social structures and those in power, though. Even popcorn media espouses political ideologies and should be engaged with critically from time to time. These kinds of media can still be something to relax to, but propaganda works best when individuals internalize questioning what they're internalizing. Also passt auf, wenn ihr das nächste Mal Tatort guckt und über hier Thiel und Börne lacht. In Wirklichkeit infiziert er euch. Dann internalisiert ihr das Virus und am Ende wächst euch eine Uniform. und ihr verteilt Strafmandate. Wenn wir die Uniform wechseln, wäre ich misstrauisch. Ja. Okay, der Chat sagt, One Piece hat eine Menge Gesellschaftskritik. Das kann sein. Ich habe das nie gesehen, aber von den Bildern sah es mir jetzt nicht so aus. Es tut mir sehr leid, wenn ich da was Falsches reininterpretiert habe. Sorry. Ja, Axel Springer investiert in Journalisten. Sie suchen mehr Leute, wollen mehr Journalisten anstellen und auf 3000 aufstocken in den ganzen verschiedenen Abteilungen, die so haben. Und Politico kommt ja auch noch dazu, wie sie schreiben. Das hatten sie ja akquiriert. Und da bin ich mal gespannt. Also hatten wir ja in der Vergangenheit, in den letzten Wochen hier schon häufiger gesagt, also meine persönliche Meinung ist auf jeden Fall, dass ich das richtig, richtig gut finde, was im Moment mit Axel Springer da so abläuft, die ihre in den Auftrag, den man eigentlich sagen würde, den so Journalismus erfüllen sollte, der Zweck, den das eigentlich für die Gesellschaft haben sollte, dem eigentlich ganz gut nachkommen in letzter Zeit. Und auf jeden Fall den Kram von den Öffentlich-Rechtlichen mal so ein bisschen aufbrechen, was ja eigentlich lustig ist, weil es ja eigentlich umgekehrt sein soll. Ne? Normalerweise, das heißt ja immer, und das wurde ja auch vom Verfassungsgericht eigentlich wieder so festgestellt, in diesem jüngsten Urteil da zu dem Rundfunkbeitrag, dass ja wir diesen Rundfunkbeitrag bezahlen, damit unsere qualitativ hochwertige Demokratieabgabe diese bösen Privaten für da Qualität denen gegenüberstellt. Aber ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass es umgekehrt der Fall ist. Da hat der Gensing noch rausgefunden, wo die von Bild diese Informationen hatten über die Frau Elnasser oder wie sie heißt. Nee, das war nicht der Gensing. Halt, das war nicht der Gensing. Ja, ich sage ja nur, das wäre jetzt sozusagen der Bildungsauftrag, den die dann erfüllen oder die investigative Leistung, die sie da haben, aber es stimmt ja noch nicht mal, was sie da veröffentlicht haben. Ja, das war ja auch nicht von Gensing. Das war ja von der Zeit. Also. Okay, ne, ja. Nichts Falsches behaupten, ja. Okay, dann habe ich mich vertan. Was hast du für Gensing geschrieben? Ja, der Gensing. Also mit den Querdenkern oder so, ne? Ja, okay. Die Querdenker, ja. Ja, alles klar. Dann streichen wir es. Ja, hier geht es um die Lohnfortzahlung. Ach ja, genau, dass die Beamten raus sein sollen. Nordrhein-Westfalen und Bayern haben so das jetzt schon angedacht. Das liegt an dem Beamtenstatus irgendwie angeblich. Hätten die andere, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall eine weitere komische. Beamten bekommen eine Aufwandsentschädigung und kein Gehalt. Und angeblich lässt sich da nichts dran machen. Ganz, ganz merkwürdig. Das kann man nicht kürzen. Naja, die haben ja eh schon. Ich meine, warum soll man denen was kürzen? Die kriegen auch fette Pensionen. Wenn die in Quarantäne sind, dann haben sie eigentlich keinen Aufwand. Ne? Ja, ohne Worte, auf jeden Fall. Ja, so richtig habe ich das auch noch nicht verstanden. Also, ich habe erst gedacht, es geht darum, wenn man jetzt positiv getestet wurde, aber im Endeffekt geht es ja auch darum, wenn du jetzt in Kontakt bist mit jemandem, also angenommen dein Kind ist jetzt positiv getestet, dann musst du ja auch in Quarantäne. Ja. Und dann sollst du keine Lohnfortzahlung mehr bekommen. Wer sagt denn da wem was überhaupt über die Gesundheitsdaten des Angestellten? Wessen Händen landen die denn alle so? Es ist doch aber auch so, wenn ich jetzt geimpft bin, dann muss ich doch trotzdem in Quarantäne oder nicht, wenn jetzt mein Kind oder irgendwer in meinem Haushalt Corona hat oder nicht, weil verbreiten kann ich das doch noch. Oder ja, nicht? Dann kriegst du ja Lohnfortzahlung. Ja, dann krieg ich Lohnfortzahlung und ansonsten nicht. Warum? Verstehe ich nicht. Also, weil du nicht geimpft bist. Das ist eben keine Pflicht, sondern eine Zwang. Ja, aber wieso bin ich selber schuld, wenn jemand in meinem Haushalt Corona hat? Ja, wenn du geimpft wärst, würdest du ja weiter Geld kriegen. Das ist einfach das Kriterium ist einfach nur geimpft oder nicht geimpft. Ja. Ob sie dir bisher einen Impfstoff angeboten haben, der deinen Vorstellungen von dem Impfstoff entspricht, das ist irrelevant. Demokratie, hey! Tja, also, man kann und nur hoffen, dass das davon nicht... scheint das den Umfragen nach auch zu gutieren. Also, in Deutschland war es ja schon immer so, wenn man irgendwem was missgönnen kann, sind die Leute sofort vorne mit dabei. Ja, und hier haben wir noch einen Geheimbund, der von Ludwig II. Ein Ebenbild in die Kampenwand meißeln möchte. Je nach Vorbild ist es Mount Rushmore aus Amerika. Ich frage mich, wie man das rausgefunden hat. Der Geheimbund ist ja schließlich geheim. Na, ich glaube, die haben das selber verlautbart, oder? Oder, also, das ist ja noch besser. Dann haben sie sich ja entgeheimt, oder sozusagen. Naja, also im Endeffekt schreiben die ja hier auch, dass die wohl schon eine Weile gibt oder so und dass die der Meinung sind, dass sich Epstein nicht umgebracht hat. Nicht umgebracht hat. So, ja, komm, aber das mit den Geheimbünden ist dann immer dasselbe. Man trifft sich in geschlossenen Kreis auf ein Bier und dann bespricht man irgendwelche Sachen wie beim Weltraumaffen oder so und hat halt einen schönen Abend und das war's. Also Geheimbund ist immer so, ja, Geheimbund. Ab halt drei ist auch Terrorismus oder so, ne? Ja. Ja, fand ich auf jeden Fall gut, das Ding. Ja, aber ich meine. Ich bin dafür, sagen wir mal so. Ja, wenn eben, sollen die Bayern noch mit ihren Bergen machen, was sie wollen. Ja, und der Ludwig, der hatte bestimmt auch ein schönes Antlitz, vermute ich mal. Ich meine, ja, aber wenn ich mir das hier so angucke, wie scheiße das im Endeffekt ausgeführt ist, weiß ich nicht, ob ich sowas an einem Berg haben will. So blöde Köpfe, ja, irgendwie. Ja, und das sieht auch wirklich, also wenn man es von weitem sieht, okay, dann geht's, aber von nahem finde ich, sieht es so zusammen. Ja, der Washington sieht schon ziemlich Banane aus, zum Beispiel, ja. Es gibt ja auch irgendwo in Serbien gibt es ja auch so einen, der unbedingt den Kopf von irgendeinem König in irgendeinen Felsen schlagen lassen will. Und so. Oder hat schon oder so. Gibt immer Leute mit zu viel Geld. Ich meine, das hier war ja auch jemand irgendwie mit zu viel Ideen. Felsen liegen ja auch gegebenenfalls mal einfach rum. Da kann man ja mal ein bisschen bearbeiten oder so. Und das soll er einfach machen, ne? Was sollen sie noch machen? Ja, gut, Kampenwand ist jetzt nicht irgendwo. Wahrscheinlich ist das irgendwie, da beten die Bayern hin oder so. Ich weiß es nicht. Kampenwand. Ich habe mir jetzt gerade mal ein Bild aufgerufen und ich würde das nicht mit einem Gesicht verschandeln wollen, weil das ist ein schöner Bergrücken. Als würde da so ein großer Dinosaurier liegen und seine Wirbelsäule würde sich so über den Hügel. Sieht cool aus. Ja, immer diese weißen, aus Stein gemeißelten Männer. Nachher hat der Geheimbund noch Geld und dann geben sie uns keins. Also, das nochmal. Gab es nicht vielleicht eine bayerische Königin, wo man da das Gesicht auch daneben. Nee, ne? Könnte man dann drunter machen oder so. Ich würde vielleicht eine österreichische Kaiserin. Wie sieht es mit den Hochrechnungen aus? Das dürfte ich noch. Die sind ganz schön hoch, die Rechnungen. Boah, ja, das ist auch hoch gerechnet, Alter. Wow. Ludwig der Zweite wird nicht in den Bundestag einziehen. Das wahrscheinlich nicht, nein. Da lege ich aber wir haben, alle sind wieder dabei, ne? Ey, wenn die in den Bundestag einziehen, wohnen die da auch? Ich habe eben mal geguckt, es liegt noch kein Wahlergebnis für Wuppertal 1 vor. Wir können also noch nicht sagen, ob Helge Friedrich Lind es geschafft hat diesmal, aber... Warte, für Wuppertal 1 gibt es irgendwie Wuppertal 2? Das sind Wahlkreise. Das ist nicht so wie bei euch, wo einfach 100% Putin hingeschrieben wird. Wir haben so einzelne Orte, wo das gezählt wird. Bei mir im Wahlkreis war ja der Marco Bülow als der Kandidat aufgestellt, der die SPD verlassen hatte vor einem Jahr ungefähr. Und der ist jetzt angetreten für die Partei. Ich habe gerade gesehen, dass er irgendwie 7,5% gekriegt hat. Bam, bam, bam, das war's. Das ist erstmal raus aus dem Job. Also, wir haben hier eine Hochrechnung 20:13 Uhr vom ZDF. CDU, CSU 24,5%, SPD 25,9%, AfD 10,6%, FDP 11,7%, Linke immer noch 5,0%. Ich will eine 4 vorne sehen. Und ich verstehe das Ergebnis für die SPD einfach nicht. Das ist einfach total. Es wird jetzt 5% dazu gewonnen. Warum? Wegen was? Wegen Scholz oder was? Ey. Also, es ist, wenn sie den Leuten irgendwie Schokolade verkauft hätten und sie haben zugegriffen, weil sie irgendwie gut verpackt war oder so, kommt mir das vor. Ich habe am Freitagmorgen von meinem CDU-Land Ratskandidaten ein Schokobrötchen bekommen. Und habe es gegessen, ja, aber ich habe nicht zur EU gewählt. Was? Bei ARD sieht es noch ein bisschen anders aus. Union 24,5, SPD 25,5, AfD 10,9, FDP 11,9. Kann echt nicht sein, dass die SPD ja noch die stärkste Fraktion ist. Das geht mir echt nicht in den Kopf. Das ist aber noch nicht raus. Das ist immer so blöd, ne? Ehrlich. Da gibt es einen aktuellen Tweet vom Wahlleiter. Der aktuelle Tweet vom Wahlleiter besagt, dass man sich da im Moment noch gar keine Gedanken machen soll, weil halt Überhang- und Ausgleichsmandate kommen. Wenn es so wie jetzt aussieht, kriegt die Union mindestens drei unausgeglichene Überhangmandate für die CSU. Also da kommt noch was dazu wahrscheinlich. Und wie gesagt, wir sind immer noch am Anfang der ganzen Geschichte. Auch die das Linke. Es ist aber nicht so spannend wie in den USA, ne? Könnten Sie ruhig mal dann auch visualisieren, mit dem, wo jetzt ausgezählt ist, wo erst 50% ausgezählt sind und so. Hey, du kannst ja schon die einzelnen Landkreise und so, wenn du das willst, aufrufen. Ich weiß nicht, ob es so eine Grafik gibt, wo das genau ist. Aber wir können jetzt mal in den Koalitionsrechner gucken. Also SPD, Linke und Grüne. Eine große Koalition. SPD, wir machen das Linke alleine. Und Grüne liegen 14 Sitze unter der absoluten Mehrheit. Rot-Schwarz würde natürlich ohne weiteres funktionieren. Genauso würde funktionieren die Ampel. Genauso würde funktionieren Jamaika. Ja. Mit Söder wäre das nicht passiert, so hat er gerade geguckt. Mit mir wäre das nicht passiert. Ja, das ist wahrscheinlich auch wahrscheinlich, dass mit Söder oder Merz das nicht passiert wäre. Ja, einfach wenn die CDU mal ein bisschen mehr konservatives Gesicht gezeigt hätte. Das ist schon. Und ich habe eben einen Ausschnitt, ich weiß nicht, ich muss mal gucken, ob ich den hier nochmal finde. Ah ja, die Stimmverteilung in Ostdeutschland fand ich noch ganz interessant. Also Bundestagswahl, aber nur für Ostdeutschland sozusagen. Da kommt die CDU auf 17%. Die SPD. Inklusive Berlin oder was? Sorry? Inklusive Berlin? Ich gehe davon aus, ja. Okay. Ja, sorry. Ist ja Ostdeutschland. Also CDU 17% minus 10,3. SPD 23% plus 8,4. Dicht gefolgt von der AfD als zweitstärkste Partei mit 21,0 plus 0,5. FDP 9,0 plus 1,1. Linke 10,5 minus 6,8. Und Grüne 11,5 plus 5,5. Also bei einer ostdeutschen Wahl würde es etwas anders aussehen. Da wäre es. Jo. Obwohl, aber hier dann hätten wir zusammen 44,5% der Stimmen bei Rot-Rot-Grün. Das wird es dann werden, wohl. Ja gut. Ja gut, aber wird ja nichts werden, weil das ist nur der ostdeutsche Stimmenanteil. Aber das ist halt ein interessantes Stimmungsbild, dass da die AfD halt bei 21% steht. Da könnte dann praktisch die AfD mit der SPD zusammen koalieren, um nochmal eine Regierung zu stellen oder so. Aber ich meine, rein theoretisch natürlich nur. Ja, rein theoretisch wäre es sogar auf Bundesebene möglich, Union, AfD und FDP für eine bürgerliche Koalition mit einer Mehrheit. Aber das scheitert halt daran, dass manche Dinge von vornherein ausgeschlossen werden. Ja, also ich bin ja überhaupt mal gespannt, wie viele Leute dieses Mal bei der AfD gar nicht die Fraktion mitgründen. Also, ja, mal schauen. Weil wenn die vor einem halben Jahr oder so da als Kandidaten aufgetreten sind, dann kann das halt auch schon wieder sein, so wie beim letzten Mal ja auch, dass da schon wieder drei, vier Leute dabei sind, die in dem Laden kein Footing mehr haben und dann direkt wieder Einzelvertreter werden. Bei dieser Partei weiß man genau, wofür sie steht. Ist ja aus der Infratest-DiMAP-Umfrage, an der ich teilgenommen habe letzte Woche. Welche Partei ist gemeint? Und welche Partei weiß, bei welcher Partei, bei dieser Partei weiß man genau, wofür sie steht. Grüne 56%, Linke 44%, Union 42%, SPD 41%. Eure Wahlentscheidung macht mich dann aber stutzig, wenn die SPD da den schlechtesten Wert von den Befragten. Ja, die SPD, die Grünen reden in Kinderdeutsch mit den Menschen wahrscheinlich. Versteht man das gut, aber es ist irgendwie auch nicht, überzeugend oder so vielleicht. Nee, das ist gerade so lustig, Mann. Ich bin bei Google in diesem Update von der Bundestagswahl und da gibt es die Parteien SPD, CDU, CSU, Grüne, FDP, Die Linke, ne? Und dann, wenn du auf Show More drückst, also mehr Anzeigen, dann kommt AfD mit 10,9%, aber wenn man Show Less macht, kommt die AfD nicht dran. Das ist dann SPD mit 11,7% und Die Linke mit 5%. Mit 5,0%, das ist schon krass auch. Also da wird halt einfach bei mehr Anzeigen die AfD zwischen Linke und FDP geschoben dann. So, und wenn du nicht mehr anzeigen lässt, dann wird die AfD nicht gezeigt. Obwohl sie mehr Stimmen hat prozentual als die Linke so. Was sagt uns das? Auch aus dieser Umfrage, ich wünsche mir für unser Land in der Zukunft einige Kurskorrekturen, 51% minus 17%, einen grundlegenden Wandel, 40% plus 21%, und dass im Wesentlichen alles so bleibt, wie es ist, 6% minus 5%. Oh Mann. Also, bleibt Jens Spahn. Jens Spahn. Zufrieden mit der politischen Arbeit bei Scholz 56%, bei Söder 55%, bei Lindner 40%, bei Baerbock 32%, bei Laschet 25%. Falschen Mann aufgestellt, CDU. Bartsch 19% und Weidel 14%. Ist dem Amt des Bundeskanzlers gewachsen. Scholz 66%, Laschet 27%, Baerbock 20%. Alter Schwede. Und 58% der Leute in Deutschland sagen, Scholz macht auf mich einen ehrlichen Eindruck. Was? Warum? Ja, keine Ahnung. Die KI-Analyse hat auch gesagt, dass die SPD am ehesten offen ist für alle Richtungen sozusagen, dass man der über alles verhandeln kann. So, ja. Und das macht sie natürlich koalitionstauglich sozusagen. Wie zufrieden sind Sie mit der politischen Arbeit von Armin Laschet 25%, Markus Söder 55% und mit Abstand am besten schneidet hier ab Angela Merkel mit 66%. Die Leute unter sagen immer, das, was sie am besten kennen. Genauso haben sie auch gewählt heute. Das, was sie kennen, haben sie angekreuzt. Ey, unter den Unionswählern hat Merkel eine Zufriedenheitsscore von 92%, Söder 90%, Laschet 61%. Warum habt ihr den dann aufgestellt, Leute? Wenn selbst eure Wähler den mit 30% Abstand zum anderen Kandidaten sehen. Ja, dazu empfehle ich ja nochmal das Buch von dem Robin Alexander, wo er ja im Endeffekt diese ganzen, wie heißt es, Machtverfall, das ganze Gedöns da hinter den Kulissen ziemlich ausführlich beschrieben hat. Und das im Endeffekt ja auch der, wie heißt der, unser Bundestagspräsident? Schäuble, genau, dass der im Endeffekt ja gesagt hat, so, die CDU ist so schwach, die muss jetzt einen Kanzlerkandidaten stellen und die CSU-Leute das auch ein bisschen merkwürdig fanden eigentlich. Also, dass man sich darauf beruft, wie schwach man ist, im Endeffekt. Aber ja. Gibt es das als Audiobuch? Ist es sozusagen als Audiobuch, ja. Zum Bedeutungsgewinn oder was, dann Kanzlerkandidaten aufstellen oder was? Damit die ihr Profil wieder schärfen können. Mhm. Aber das wird halt nicht funktionieren. Also ich habe echt Angst, dass die wieder eine große Koalition, dass wir nie wieder aus diesem große Koalition-Scheiß rauskommen. Oh mein Gott. Das fürchte und ich immer auch, sagen Impfatest und alle, die Leute das alles wollen. Ich fürchte eigentlich gerade alles, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist mir eigentlich, I'm scared of everything. Aber eine Minderheitenregierung gestellt von der FDP hätte schon was. Also. Alleine, oder wie? Ja. Ja, wegen mir auch alleine. Ich meine, dann ist das halt wie in der Demokratie. Da muss man sich Mehrheiten besorgen für Sachvorhaben. Genau. Das wäre doch mal eine Abwechslung. Mit libertären Eingreiftruppen auf der Straße. Nein, Quatsch. Die Linke hat gestern so einen Tweet abgesetzt. Die Linke wählen für soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz und für den Blick von Lindner. Da ist dann so ein Bild von Lindner, wie er da so die, keine Ahnung, so eine Grimasse zieht. So der Blick von Lindner, wenn es am Sonntagabend für Rot-Rot-Grün reicht, unbezahlbar. Ja, Alter, die FDP hat jetzt gerade 11,7% laut Google und die Linke nur so 5. Also ich meine... Die Frau Henning-Welso wirft schon wieder Blumensträuße durch die Gegend, nehme ich an. Ja. Wirft Blumensträuße vor Füße. Ja. Naja, nur für ihre eigenen jetzt. Verdammt. Ja, der aktuelle Zwischenstand in meinem eigenen Wahlkreis hier, wo nach dem Zweiten Weltkrieg die SPD wieder gegründet wurde, ist, dass fast ein Drittel der Leute die Grünen gewählt hat. Also ist der größte Grünbalken, den wir hier haben. Ja, ihr habt einen guten Bürgermeister oder was, ne? Da bleibt das irgendwie nicht aus, in so ein Ergebnis. Ja. Aber es gibt ja zwei Wahlkreise und in dem nördlichen Bezirk, da sind sie nicht so stark. Da sind sie fast 10 Prozentpunkte schwächer. Da führt die SPD noch ziemlich vorne weg. Aber der Direktkandidat von denen, das haben wahrscheinlich viele da nicht gedacht, dass der das packt. Der ist zwar jetzt nicht so weit weg von der Frau Fahimi, von der SPD, aber wenn die ganzen Leute, die Grünen gewählt haben, weil der grüne Balken bei den Zweitstimmen ist im Moment höher als der von der SPD. Wenn die den auch gewählt hätten, dann hätte er vielleicht auch noch die Möglichkeit gehabt, sogar ein Direktmandat zu kriegen. Achtung, Breaking News aus Wuppertal. Auch in der nächsten Ausgabe des Bundestages wird Hegelin vertreten sein. Er hat einen Wahlkampf mit Wahlkreis mit 31,5%. Ja, Rainer Spieker von der CDU, du hättest das verhindern können. Hättest du dich mal rangehalten. Waren doch nur noch 1,9%. Ja, noch 4 Jahre dieser Blödpropaganda weiter, will ich mal. Meine Geburtsstadt macht mir Kummer. Traurig. Also bisher, laut ZDF heute, gibt es mögliche Koalitionen, so Stand 20.13 Uhr. Kenia-Koalition, Deutschland-Koalition, Ampel-Koalition, Große Koalition, Jamaika-Koalition und für Rot-Grün-Rot reicht nur ein ganz kleines bisschen nicht. Na, ja. Das sind schon noch ein paar Sitze. Aber was soll denn mit Deutschland? Was ist das? Schwarz-Rot-Gelb? Deutschland-Koalition ist Schwarz-Rot-Gelb. Große, wofür ist soll nicht nötig, dass die sie FDP sich... mit anbauen? Genau, ist ja nicht nötig, dass sie sich die anbauen. Warum soll die FDP sozusagen sich da zerreiben lassen zwischen den beiden Parteien? Also, das ist Quatsch, das wollen nicht mehr. Das ist halt eine Möglichkeit, so, weißt du? Ja. Die anderen halt Ampel, also rot, grün, gelb und dann Jamaika halt schwarz, rot, schwarz, grün, gelb so. Ja. Und die anderen, ich meine, wir werden eh wahrscheinlich morgen früh erst wissen, wie es genau ausgeht. Die SPD hat alle Optionen. Also und was du eben gesagt hast, ganz knapp, also momentan sind es nach der Hochrechnung 14 Sitze, die rot, rot, grün fehlen. Das ist nicht sehr, sehr viel, aber das ist auch nicht ganz knapp. Also ich wette wieder, wenn irgendwie ein falsches Ergebnis kommt, heißt es, die Russen waren es. Gehe ich von aus, die waren das doch immer. Ja. Die AfD könnte eventuell über 88 sitzen. Wenn aber halt einen Tag vor der Wahl hier Gretel eingeflogen wird, wird keiner behaupten, die Schweden hätten die Wahl beeinflusst. Das finde ich auch wieder merkwürdig. Weil eigentlich würde keiner machen. Nee. Warum? Auf die kommen die nicht. Ne? Nee. Die ist ja wegen dem Klima da, nicht wegen der Wahl. So, klar. Wegen des Klimas gewählt. Wegen des Klimas. Wegen dem Klima. Wir hätten das jetzt retten können. Genau, das ist ein Robot, wa? Aber die dummen Wähler in Deutschland wollten das Klima. Oh mein Gott, aber wirklich, ja. Ja, das wird kommen. Schon kommen. Seht ihr die Artikel auch schon, die Überschriften von jetzt ist es wieder ein Mann. So, weil dann halt. Die jungen Leute, wenn die hätten wählen dürfen, eigentlich müssten die Grünen trotzdem die Regierung stellen, weil die jungen Leute, bla bla bla, letzte Generation. Die nicht gemerkt haben, wie sehr sie verschuldet werden, ne, von der Merkel mit diesen komischen Billionen. Oder auch die wahren Verlierer der Wahl sind die BIPOCs in Deutschland. Oh, auf jeden Fall. Also, wir brauchen dringend mehr Förderung, mehr Geld, mehr. NGOs, mehr Geld. Ja, eben, die konnten ja auch alle überhaupt nicht wählen bei dieser Wahl. Das war ja im Vorfeld der ganzen Geschichte wurden wir auch bombardiert von sämtlichen Öffentlich-Rechtlichen. Von wegen so und so viel 1000 Leute können nicht wählen in Deutschland, weil sie keinen deutschen Ach Pass was. haben. Wie ungerecht. Ja, bitte auch nicht wählen gehen, wenn du kein. Also, sorry, du musst halt dich dann schon entscheiden, halt auch den Pass zu haben und nicht dann wählen, nur weil du hier eine Weile lebst und halt sagst, das ist angenehm, aber gut, zuordnen möchte ich mich zu diesen Leuten nicht. Also, so Pass, nee, aber Wahlen, ja, Ja, da ist klar. seine Grenzen, so genau. Ja, und vor allen Dingen, Sonst. das wird ja dann wieder so hingeframed, als hätten die überhaupt nichts zu sagen, keiner hört auf sie. Allen ist es vollkommen egal. Und ich habe eher das Gefühl, dass das Gegenteil richtig ist. Also, es ist eigentlich den Leuten schon fast egal, was hier mit den Wahlberechtigten ist. Und man gehört, will nur noch auf irgendwelche, am liebsten nur noch auf irgendwelche Minderheiten hören. Und man wirft den ganzen anderen Tölpel-Idioten vor, dass sie dann mit ihrer Stimme sich keine Gedanken machen, was die ganzen Leute, die hier keine Stimme haben, die Kinder und die Ausländer und was weiß ich nicht, was denen da auf dem Herzen bringt, brennt auf der anderen Seite. Neue deutsche Organisationen und so, die haben bestimmt mehr Zugang zu irgendwelchen Abgeordneten als wir Leute hier. Ne? Und bei mir ist es ja im Endeffekt auch so, ne? Ich bin Mitglied in der Partei sogar, aber ich bin auch darauf angewiesen, dass die Leute da das auf die Kette kriegen und die Sachen halt wahrnehmen, so wie ich die wahrnehme und dann irgendwelche vernünftigen Entscheidungen treffen in meinem Sinne. Und ob ich da jetzt da mein Kreuz gemacht habe oder nicht mein Kreuz gemacht habe, im Endeffekt, das wird halt verrechnet, das ist dann irgendwie eine Summe, die sich dann daraus ergibt und da muss ich damit klarkommen, so, ne? Und da ist, also ich sehe da jetzt nicht, dass ich da jetzt die totale Selbstbestimmung habe und jemand, der sein Kreuz da jetzt nicht machen darf, überhaupt gar keine, ne? Ja, Also das ist eh so lächerlich. das ist totaler Bullshit, ne? Und Also wenn ich dann hier lese, 25% der Berlinerinnen und Berliner dürfen nicht wählen, dann ist das Problem doch nicht das Problem des Wahlrechts, sondern das Problem von Berlin und den Leuten, die da wohnen. Also entweder, es ist nun mal so, also es ist im das Kino auch Patriarchat ist so. aber nicht nur in Berlin. Rie. Im Kino muss ich auch Eintritt bezahlen, bevor ich rein darf. Und bevor ich hier wählen darf, muss ich halt die Staatsbürgerschaft Ja, aber im beantragen. Kino gibt es keine Nazis. Rie. Aber man kann auch so politisch Einfluss nehmen. Guck dir die Greta an, ne? Ja, oder guck dir die ganzen Leute an, die über NGOs im Endeffekt direkten politischen Einfluss nehmen und Ich bin auch dafür der aber Meinung, dass das im vom Grunde so Staat die Frauen bezahlt gar nicht so werden. da sind, weil die auf anderem Wege einfach politisch Einfluss nehmen, ne? Ja, die sagen entweder du wählst jetzt Annalena oder du kannst die nächsten 6 Wochen in den Puff gehen. Genau, Oh, ich auf dem sehe schon Sofa kommen, schlafen. Alter. So Headlines wie der toxischen weißen Männlichkeit kann man nicht entfliehen. Das war auch noch ein Aspekt in diesem Artikel über Jugendliche oder junge Leute und Kapitalismuskritik, den ich vorhin vorgestellt habe aus dem Guardian. Da stand dann auch, dass halt es auch auf den Dating-Plattformen für Konservative ziemlich einsam wohl geworden ist bei den jungen Leuten. Dass viele halt schon drinstehen haben, No Tories Weiter und Only auf Socialists den und so. Doping-Plattformen, auf den Vaping-Plattformen. Nee, auf den Dating-Plattformen, da wo du dich immer rumtreibst, Nee, ich treibe mich da nicht rum. Nö. Ja, OPEX. ja. Ist klar. Ich bin der erste und einzige Wollsell in Deutschland. Ich bin der Volontäre in fucking Zölibate, weißt du. Freiwillig. Ich Das ist meine, dieses wir waren doch Grindset. sogar schon mal Papst, erzähl uns doch nichts. Du bist viel zu jung für sowas, glaube ich. Frauen sind eine Ablenkung vom Geld, Das ja. ist eine Entscheidung. Bist Das ist du richtig. so irgendwie in die MLP, in die marktliberale Partei eingetreten oder was? meine, was soll ich mit einer Frau, wenn ich sie nicht verkaufen kann? Ja, also komm. Solange ich noch zwei gesunde Hände habe, kommt mir keine Frau ins Haus. Ganz genau. Copyright Otto Walkes, circa 1973. Sollst du nie mehr Land anschaffen, als deine Frau mit Mühe und Not bewirtschaften kann, ne? So, und jetzt haben wir auch endlich mal wieder für den Voll. Misogynie-Anteil was Genau. getan. Vergesst die Peitsche nicht, wenn du zum Weibe gehst. Oh ja, die ist schon auch mal gern genommen. Das ist ja richtig kinky, Alter. Zuckerbrot und Peitsche, rar. Das ist doch Nietzsche. Danke an die vielen WählerInnen, die heute für Grün gestimmt haben. Danke für euer Vertrauen und eure Lust auf eine andere Politik. Zum ersten Mal haben die Grünen um die Kanzlerinnenschaft gekämpft. Die Grünen waren eigentlich die kleinste Fraktion im Bundestag und trauen sich über einen Kanzlerkandidaten aufzustellen. Dieser Ziel haben wir nicht erreicht. Aber die deutlichen Zuwächse sind ein starkes Mandat, dass die Grünen Verantwortung für die Gestaltung unseres Landes übernehmen sollen. Die nächste Regierung muss Klimaregierung sein. Dafür werden wir uns mit aller Kraft einsetzen. Die nächste Regierung, haben wir nicht irgendwie wegen Klimawandel nur noch so 20 Minuten zu leben? Was, oh ja, stimmt. Scheiße, jetzt haben wir nicht die Grünen gelebt. Jetzt tickt die Uhr, ne? Oh nein, jetzt geht die Welt unter. Ja, und der Ozean kommt bei mir zu Hause vorbei und macht die Klimaanlage kaputt. Oder so ähnlich. Mit einem Baseballschläger. Ja. In welchem Wahlkreis tritt der Maaßen nochmal an? Im Osten, glaube ich. Ne? Bei mir in Stuttgart. Nee. Weil es sieht aus, also ja, sieht so aus, als würde er von den Erststimmen nicht einziehen. Das heißt wahrscheinlich kein Herr Maaßen im Bundestag. Schade. Was er noch viel... im Bundestag bestimmt abgegangen. Das wären gute Reden gewesen. Was noch viel brechender ist, ist, dass dieser Stream gerade ein Dislike hat, okay? Was? Ja, ein Dislike. Ihr habt, das ist keine Wahl mit den Likes oder Dislikes. Ihr habt da auf den Daumen hoch zu klicken. Wisst ihr was? Wir machen jetzt den Stream komplett neu. Ihr habt falsch gewählt. Diese Wahl muss rückgängig gemacht werden. Ich erkenne die Ergebnisse nicht an. Ich will diesen Scheiß nicht lesen. Ja, stimmt es, dass in Hannover zwei Drittel dann, die anderen zwei Drittel dann die Scorpions gewählt haben? Das stand im Chat, ne? Ja, habe ich auch gelesen. Sind wir schon raus oder läuft der Stream immer noch? Natürlich läuft der Stream noch. Warum muss ich jetzt leider beenden? Nein! Wegen Hannover-feindlicher Hassrede, ja. Genau. Wenn ich komme gar nicht aus Hannover, sondern aus einem Dorf da oder so. Ich komme aus der Region Hannover. Korrekt, ja. So. Ja, aus der Region. Jetzt wird es wieder korrekt, genau. Faktencheck erfolgreich, ja. Stream beenden ist Zensur. Und das ohne Patrick Gensing oder Korrektiv oder so. Haben wir die Fakten ganz alleine gecheckt. Jo. Hey, unter den Erstwählern ist FDP vor Grün. Ja. Richtig. Also es scheint so zu sein, dass vielleicht dieses Woke-Ding auch mit ein paar jungen Leuten auf den Sack geht. Ich wäre froh. Oder das sind halt alles so Juli-Kandidaten. Noch ein bisschen mehr Druck, noch ein bisschen Zeit ins Land, dann schreien die alle nach Atom. Also zerschmettert, was der Freiheit dient, fördert, was ihr schadet. Ihr wisst Bescheid. Genau. Moment. Die Wähler wollen, dass der nächste Kanzler Olaf Scholz ist, sagt Olaf Scholz. Wir haben gezeigt, dass wir das mitbringen, was man braucht, wenn man ein Land regieren will. Olaf Scholz. Gott, das Gesülze am Wahltag ist genauso hohl und leer wie das Gesülze auf den Wahlplakaten, die dieses Jahr wirklich das war der abgrundtiefst niveauloseste Wahlkampf. Hier, mein Bürgermeisterkandidat hat einfach viermal seinen Namen auf das Plakat geschrieben. Geil. Der könnte ich ausrasten. Geil. Keine Inhalte, nix, mein Namen. Ich wohne hier bei euch im Stadtteil, hat er noch auf dem, steht auf dem anderen Plakat. So, ich bin einer aus eurer Straße. Ihr müsst mich wählen. Aber wenigstens hatte der bestimmt einen kürzeren Namen als die von der Linken. Ich meine, wenn die das viermal gemacht hätte, dann wäre das Plakat zu Ende. Das hätte gedauert. Ja. Okay, beim Maaßen sind wohl die Hälfte der Stimmen momentan ausgezählt und er liegt hinter dem SPD-Kanal. Oh, ja, da geht das dann plötzlich mit den Zeigen von irgendwelchen Gegenden, wie das wieder da die Ergebnisse sind und so. Ne? In Amerika mit den einzelnen Ländern. Ich finde das schon spannender als hier bei uns. Das einfach so platt verkünden. So. Die ARD sagt immer, hier sind die Zahlen und wir haben recht. Nee, du kannst ja jederzeit bei den meisten Medien auch einfach die einzelnen Wahlkreise aufrufen und dir das anschauen. Es wird halt nur nicht so bei uns nicht. Ja, so, genau, die präsentieren das nicht, ne? Ja, aber für die Elefanten ganz okay. Also ich brauche nicht so eine Polit-Show wie in Amerika. Schön die ganze Nacht durch, habe ich gedacht. Ja, ach nee. Können Sie mal drauf kommen? Das ist auch kommen doch auf Filme und so und Videos mit nackten Frauen und so. Da kann man ja, das ist genau, die ARD und ZDF müssen das nicht vermarkten. Das ist denen egal, ob das vermarktet wird oder nicht. Sonst hätten sie dafür das Interesse dran, da Müssen ja, gut, ich meine, die machen sie ja schon einen ganz schönen finanziellen Aufwand. Ja, da sprichst du auf jeden Fall auch was an. Also, das ist ja auch wieder aufgefallen bei der letzten Wahl in Amerika, dass eigentlich auch die Deutschen mehr Ahnung von dem amerikanischen System haben als vom Deutschen. Ja. Das stimmt aber. Also. Und dann so Breaking News: Donald Trump wird eingeflogen, AfD hat so Mehrheit aller Stimmen, fertig. Wenn wir vom amerikanischen Rechtssystem auch mehr Ahnung, weil sie immer so viele amerikanische Krimis gucken. Ne? Na gut, Leute, es ist jetzt 21 Uhr, wir sind fast genau 3 Stunden drauf, dann würde ich sagen. Ja, perfekt. Wir schließen Guter das jetzt Lauf. Mal ab und entlassen euch in den Abend. Mein Kommentar von eben habe ich ja schon abgegeben, der beschreibt alles perfekt, indem er sagt, ich habe vor allem Angst und aber ich habe keine Angst vor dem Wald. Deswegen wählt den Wald und geht in ihn und fördert, was der Freiheit dient. Dafür habe ich auch keine Angst. Schließt sich schon mal was verschadet. Und das, da haben wir jetzt vier lange Jahre Zeit, um das zu zerschmettern. Disclaimer: Zerschmettern bedeutet keine tätlichen Angriffe gegen Personen. Ja, danke sehr. Jetzt wollte ich gerade sagen: Hier Aufruf zu Gewalt. Immer. Ja. Gewalt ist wichtig und richtig. Das besonders wenn sie verbal ist. Ja. So ein Spruch zum Schluss. So gut. Strike direkt. Nein, Quatsch. Geht schlafen, ärgert euch nicht rum. Morgen früh sind die Ergebnisse wahrscheinlich relativ stabil und dann könnt ihr euch morgen früh ärgern. Das die wird müsst ihr nicht die ganze Nacht irgendwie. Ja, ich freue mich drauf, wenn es mal ein Wahlspektakel gibt die ganze Nacht. Ihr könnt auch die ganze Nacht auf der Safe Space verbringen, das geht auch. Mit dicken oder Augen, ihr lest Nicklicht oder Miete pro Kopf. Ja. Ja, vielen Dank an OPEX und Able fürs Dasein. Ich hoffe, wir sehen euch in Zukunft wieder etwas öfter als in der Zeit. Ja. Mein Startup quält mich, aber ich schaue danach, dass ich es irgendwie einrichten kann. Ja. Familie geht vor, das wissen wir ja. Und das nimmt auch niemand übel hier, sondern wir freuen uns, wenn du wieder da bist. Übrigens, ich wollte jetzt gerade verkünden, ja, ich bin mit der Uni fertig, so. Du darfst jetzt selber Linguini herstellen. Hast du ein Zettel gekriegt oder was? Hast du so ein Zertifikat? Warum musst du genau das fragen? Okay, mach den Moment nicht kaputt. Weil alles andere doch nicht zählt in Deutschland, come on. Zettel gekriegt habe ich noch nicht, okay. Ja, gut, aber du meinst, er ist unterwegs oder was? Ja, die ist unterwegs. Die Zweitprüferin da, die lässt noch auf ihre Resultate warten. So. Ja, ist bestimmt die Quarantäne gerade. Ja, keine Ahnung. Okay, so. Jetzt hast du den Moment kaputt gemacht. Ja. Ich gratuliere dir. Tschüss. Macht's gut, habt eine schöne Woche. Lasst euch nicht wählen. Lasst euch nicht wählen.